Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, EE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats bei wrestling-infos.de. Die Chamber ist noch ein bisschen weiter fort in der Zukunft. 2 Wochen haben wir noch, dann geht dieses Special-Event los und wir haben daher einmal mehr nur die Weeklies zu besprechen, jedenfalls was die Shows als solche angeht. Werden diesmal 1-2 Aspekte vorweg besprechen, was sehr gut zum aktuellen Produkt bzw. zur Wahrnehmung des Produktes passt, zumindest so wie Chris und ich sie derzeit empfinden. Auch finde ich ganz gut überleiten zu den Weeklies, bei denen wir heute vor dem Hintergrund, wie Chris und ich das Produkt eben gerade wahrnehmen, gar nicht so intensiv verweilen wollen. Wir werden natürlich die wichtigsten Sachen zusammenfassen und werden dann auch da, wo wir glauben, dass es ein bisschen intensiver, sag ich mal, notwendig ist, darüber zu sprechen oder wo es sich lohnen könnte, ein wenig zu verweilen, werden wir das natürlich auch tun. Aber ansonsten gucken wir heute einmal mehr wieder von außen auf das große Ganze, ohne groß Details in den Shows herauszupicken und sie zu analysieren. So ist zumindest der Plan. Ihr wisst ja, wenn wir in die Shows reingehen, kann es durchaus sein, dass das Ganze eine Eigendynamik annimmt und wir dann uns an irgendeinem Detail festhalten, wo man vielleicht gar nichts groß interpretieren muss, aber wir kommen gar nicht aus dem vom Hundertstel ins Tausendstel reinzoomen heraus. Kann also sein, dass ich jetzt alles, was ich sage, schon wieder innerhalb von 5 Minuten über den Haufen werfe. Aber so ist der Plan. Und das ist auch eigentlich alles, was ich vorweg heute sagen möchte. Ich heiße deswegen herzlich willkommen wieder aus Wien. Es fühlt sich ganz komisch an, das so zu sagen. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian. Das hört sich wirklich komisch an. Ich habe mich an München schon sehr gewöhnt, aber die Gegebenheiten müssen wir anpassen. Und jetzt bin ich wieder aus dem schönen Wien zu hören. Es tut wieder gut, hier zu sein. Und ich freue mich auf die Ausgabe, die Weeklies, haben nicht so viel hergegeben, aber ich freue mich auf unsere ersten beiden Themen, die wir voranstellen und mal schauen, wohin uns die Reise da hingeleiten wird. Ich werde mir auch Mühe geben, heute die YouTube-Kommentare alle rauszufiltern. Da hat mir YouTube die Kommentarspalte einen Streich gespielt und da sind mir ein paar entgangen. Das soll heute behoben werden, dieser Fehler. Deswegen, ich gebe mir alle Mühe und ich glaube, aus Wien, da war ich immer am souveränsten, da wird es dann hoffentlich funktionieren. Ja, Mühe geben ist ein gutes Stichwort. Ich werde mir auch Mühe geben, denn ich habe auch im Board einen charmant verpackt, aber doch im Unterton bitterbösen Kommentar bekommen, wo auch ich etwas übersehen habe in den letzten Ausgaben, was Pin or Kickout angeht. Soll auch mir heute nicht passieren, dass wir einen User-Kommentar unterschlagen. Wir wollen natürlich immer auf alles eingehen, jedenfalls was konkrete Fragen und Pin or Kickout angeht. Und manchmal haben wir technisch mit gewissen Herausforderungen zu kämpfen, die eigentlich immer im eigenen Unvermögen begründet sind. Aber wir sind, wie man so schön sagt, stets bemüht. Stets bemüht ist eine Überleitung, die ich gar nicht bringen wollte, die aber sehr gut passt zu dem ersten Thema, das ich heute mit Chris besprechen möchte und natürlich auch euch. Stets bemüht passt ganz gut zum Booking von Hunter. Denn wir haben ja über ihn schon oft gesprochen und über die Entwicklung, die das WWE-Produkt Booking technisch nimmt, seitdem er am Ruder ist. Gab ja eine kurze Unterbrechung dann mit dem Vince-Comeback für einige Monate. Aber eigentlich ist Hunter jetzt seit, ich glaube 2021 ist das fast schon, mehr oder weniger, 21 oder 22, müsste man wiederholen, nochmal genau nachgucken, mehr oder weniger für Main-Roster in Charge. Und wenn man es zusammenfasst, waren Chris und ich damit eigentlich zu Anfang sehr zufrieden. Danach flaute es ein bisschen ab. Und derzeit haben wir so einen Zustand, den wir auch schon etwas länger tatsächlich haben. Er ist nicht nur derzeit da, er ist schon etwas länger da. Leichten Ausreißern nach oben ab und zu und einigen Ausreißern nach unten. Kann man aber sagen, wir nehmen das Produkt irgendwie so hin. Wir nehmen es zur Kenntnis. Es ist jetzt nicht wirklich komplett katastrophal gebuckt. Über bestimmte Entscheidungen im Einzelfall kann man immer streiten, aber es ist jetzt auch nicht so catchy. Es ist nicht so, dass es uns mitnimmt. Das ist auch so eine fürchterliche Vokabel in der heutigen Zeit, aber ich nehme sie jetzt einfach mal auf, dass wir groß investieren würden oder investiert wären, was das Produkt angeht. Also man connectet nicht so, zumindest Chris und ich connecten nicht so mit dem Produkt als solches und demnach logischerweise auch nicht mit den meisten Protagonisten. So, und jetzt hat Hunter, und das finde ich wirklich bemerkenswert, öffentlich Kritik aus den eigenen Reihen bekommen in Bezug auf das Booking, das er derzeit an den Tag legt. Konkret war Anlass für die Unmutsbekundungen die Tatsache, dass die WrestleMania-Pläne nicht wirklich konstant und einem roten Faden folgend wahrgenommen werden. Das ist ja tatsächlich auch so. Man hat ja bei WWE schon diverse Male jetzt das WrestleMania-Produkt oder das WrestleMania-Programm, müsste man besser sagen, nicht nur in Nuancen geändert. Und es scheint auch so, dass man sich bis heute jetzt nicht komplett im Klaren darüber ist, wo es hingeht. Was wohl derzeit in Stein gemeißelt ist, hat sich ja Reigns nach dem Rumble-Sieg auch entschieden, dass man jetzt mit Roman gegen Punk geht, da kommt man wohl nicht von weg. Was man jetzt mit Cody und mit Drew und mit Jacob Fatu macht, ist eigentlich auch noch nicht klar. Wenn man sich jetzt das Booking so anguckt, könnte es auf ein Triple Threat hinauslaufen, kann aber auch noch ganz anders weitergehen. Wir haben ja noch die Chamber vor uns und da läuft man bei SmackDown eigentlich von einem Prügelsegment ins andere Prügelsegment rein und hört sich die gleichen Phrasen an, mal mit mehr, mal mit weniger Leidenschaft vorgetragen. Also Cody hat bei SmackDown, sag ich mal, emotionsmäßig wieder einiges rausgehauen. Aber so das Match, auf das man hinfiebert, ist es irgendwie nicht. Und dann, wenn man sich die Card-Region da drunter anguckt oder vielleicht sogar Main Event von Tag 1, weiß man auch nicht, ob man da mit Brock vielleicht sogar gegen Oberfemi geht oder ob man mit Brock gegen Gunther geht oder ob man mit Brock überhaupt irgendwo hingeht. Also, dass Brock bei Mania da ist, ist, glaube ich, klar, müssen wir nicht groß drüber diskutieren. Aber es gab da auch schon ursprünglich ganz andere Ideen. Wir haben darüber gesprochen, eventuell Roman gegen Cody, hat sich Roman ja auch für stark gemacht. Also so eine richtige klare Linie wird da zumindest auf der Chefetage nicht gesehen. Und wir wollen gleich darauf eingehen, wie das aktuelle Produkt sich, sag ich mal, grundsätzlich zu dieser Headline und zu Hunters Booking, sag ich mal, einfügen lässt. Aber zuerst mal finde ich diese Aussage interessant. Also A, ja, Hunters WrestleMania-Booking ist jetzt nicht so in Stein gemeißelt, aber das war es jetzt auch unter Vince nicht immer. Das kann man jetzt nicht sagen, dass jetzt das ein ganz großer Affront wäre, nur weil Hunter jetzt die Pläne ab und zu mal umgeworfen hat. Wie gesagt, Vince hat sie sekündlich teilweise umgeworfen. Aber was ich jenseits dieses Punktes A noch bemerkenswert finde, dass man B diese Kritik so formuliert, dass sie auch wahrgenommen wird in der Chefetage. Normalerweise heißt es ja, man muss geschlossen nach außen auftreten und mir san mir und wir pushen alle unsere Leute. Aber dass man das nach außen bringt, finde ich schon bemerkenswert. Chris, ist das jetzt schon Wackeln des Throns von Hunter? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber was bezweckt man damit? Es wird ja auch für die Anteilseigner jetzt nicht toll sein, dass die dass da interne Kritik nach außen getragen wird am Booking von Hunter, der sich eigentlich selbst bei jeder Gelegenheit beweihräuchert. Ja, da ist er nicht faul, sich immer overzubringen. Schwer zu sagen. Also die Geschichte bei WWE, die so spannend ist, dass wir einfach zu wenig Stichproben haben, wie das gehandhabt wird, nachdem ich persönlich und viele WWE eigentlich nur unter Vince McMahon kennen. Und bei ihm war es ja auch jetzt nicht so, dass niemand Kritik geäußert hat. Sie haben sich wahrscheinlich nur innerlich gedacht und jeder hatte Angst vor ihm. Und der Erfolg grundsätzlich hat ihn bis 2020, 19 recht gegeben, würde ich mal sagen. So wohlwollend gebe ich ihm das 18er Jahr auch noch. Und da konnte man halt irgendwie auch nicht wahrnehmen, ja okay, wem muss er eigentlich antworten? Wer entscheidet? Ist am Ende eh er. Und jetzt haben wir den ersten Nachfolger mit Triple H und hier kann man schon sagen, okay, er muss sich TKO verantworten und es ist jetzt nicht so, dass es unmöglich ist, dass er jemals da vom Thron runtergestoßen wird, wenn es einfach schlecht läuft. Ja. Im Fußball geht es mittlerweile sehr schnell als Trainer. Wenn das nicht läuft, bist du weg. Ich weiß nicht, WWE... fühlt sich für mich jetzt nicht nach einem Krisenunternehmen an, wo ich sagen muss, okay, wir müssen da definitiv im kreativen Prozess nachschrauben. Dafür sind die Zahlen viel zu gut und die Verkaufszahlen sind auch noch okay. Jetzt nehmen wir mal Saudi-Arabien heraus. Von daher bin ich da noch unsicher, was es bräuchte, um diesen Thron zum Wackeln zu bringen. Ich glaube, der ist noch sehr fest angeschraubt, dieser Thron von Triple H, weil A, er ist noch nicht so lange im Amt und B, ich erkenne keine Krise, so sehr für mich, uns es im Moment langweilig ist und da bleibe ich dabei, lasse ich mich auch nicht runterstoßen von dieser Meinung. So wenig andere gibt es, die offenbar es als ebenso langweilig empfinden, weil die Hallen sind sehr voll und die Ratings auch bei Netflix, so die Views sind auch nicht so schlecht. Interessant ist aber trotzdem auch die Tatsache, dass so die Pläne mit der Zeit bei ihm, würde ich mal behaupten, sich doch eher so um den Haufen werfen. Also ich glaube, er war ja dafür bekannt, dass, da haben wir ihn ja gelobt, ja, er ist ja sehr souverän, wenn er sich auf etwas festgelegt hat, war es eher selten der Fall, dass man umgelenkt hat. Ich denke, diese Cody Rhodes, The Rock, Roman Reigns Geschichte war ein Ausnahmefall, der das Ganze halt auch besser gemacht hat, wo man umgestülpt hat. Und in diesem Fall jetzt ist es, ja, ohne jetzt wirklich die Erinnerungen zu haben an seine gesamte Amtszeit, ist das wohl, seitdem er da ist, die Periode, wo er wohl am wenigsten, Struktur möchte ich auch nicht nennen, wo er am wenigsten an etwas festhält. Ja. Woran das genau liegt, ob er sich einfach nicht sicher ist, wer da groß genug ist, ob es groß genug ist, oder ob vielleicht sogar tatsächlich jemand von TKO an seine Bürotür klopft und sagt, du pass auf, überleg dir was, wir fühlen das nicht. Kann ich jetzt nicht beweisen, habe ich keine Ahnung. Wäre irgendwo konsequent, finde ich, von den letzten Wochen, was die Shows angeht. Die Special Events an sich sind ja sogar in der meisten Zeit gar nicht so übel. Mit Saturday Night's Main Event, bilde ich mir ein, hatten wir ja auch eine Show, die wir beide gut empfunden haben. Dass das noch so nach außen kommt, ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass sich hier auch so die Zeiten ein bisschen geändert haben. Klar, auch Vince hat die Social-Media-Ära erlebt, aber ich glaube, gefühlt ist es mittlerweile ein Ort bei WWE, wo sich die Leute nicht mehr so große Angst haben und sich vielleicht mehr zutrauen und vielleicht auch durch diese Kritikäußerung vielleicht ein bisschen Change herbeirufen wollen, aber ich persönlich, sofern, beziehungsweise gleichzeitig, wo ich es sage, muss ich auch an Unreal denken, wo man diesen kreativen Prozess uns zeigt, auch wenn das wahrscheinlich auch so ein Work ist, aber es wird ja auch irgendwie herumgeworfen, jeder hat eine Idee, Triple H sagt, ja, okay, und dann entscheidet man sich für irgendwas, also wer am Ende entscheidet, wird wohl er sein, aber sofern es noch nur annähernd so ist, sitzen da 20 Leute in diesem Raum, alle hauen irgendwas rein und er entscheidet sich dann für irgendwas. Ich würde mir sogar vorstellen, dass es vielleicht sogar wirklich genau so abläuft, wo man das einfach so reinwirft und das, was so klatscht bei ihm im Kopf oder kleben bleibt, das wird dann fortgeführt. Dennoch muss ich sagen, hat diese Mania und die Card, die jetzt gerade so unsicher ist, sehr viel Interesse bei mir ausgelöst, weil ich irgendwie den Zusammenhang suche. Weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, das habe ich auch schon bei Royal Rumble gesagt, dass es ihnen fast egal sein kann. Nachdem Mania nächstes Jahr in Saudi-Arabien ist und man ja Las Vegas auch schon lange hat und offenbar hat man da auch keine Angst, dass das verkauft wird. Aber irgendwie, es gibt keine Annäherung an eine Story mit Brock Lesnar, auch mit Gunther, mit Obafemi. Das Einzige, was wir haben, ist Roman Reigns gegen Punk. Auch bei den Damen sehe ich jetzt irgendwie nichts gut. Liv Morgan deutet irgendwas an. Ich müsste jetzt zurückdenken an letztes Jahr um die Elimination Chamber Zeit herum, wie viele offizielle Matches wir da schon hatten und ob das jetzt irgendwie auch ein bisschen unfair ist ihm gegenüber. Deswegen möchte ich da nicht komplett reinhauen. Aber es fühlt sich so an, als wäre das doch ungewöhnlich für die Amtszeit von Triple H, die ja, wie ich schon gesagt habe anfangs, doch dadurch geprägt ist, dass er einen roten Faden hat, an dem er kleben bleibt. Und das war ja grundsätzlich auch das, was wir als positiv empfunden haben. Du hast so viele Aspekte gerade angesprochen, dass ich mich jetzt erstmal versuchen muss zu sammeln, um sie alle aufzunehmen und nicht irgendwie was unter den Tisch fallen zu lassen. Zum einen Über Unreal könnte man einen eigenen Podcast machen, glaube ich. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem, was denkbar ist. Also ich glaube auch, dass vieles legit ist, dass man einfach in so ein Meeting geht und Hunter sagt, so, lass die Kamera laufen. Wir machen das Meeting so wie immer, aber jetzt läuft mal eine Kamera. Aber allein schon, wenn die Situation so ist, ist man nie, wie man sonst wäre, wenn keine Kamera läuft, 100 pro. Aber trotzdem, einen gewissen Legit-Faktor wird es geben. Aber alles, was auf Netflix on air geht, ist durch 1000 Konferenzen und Ausschüsse und was weiß ich durchgegangen, durchgefiltert, durchgewässert. Da sind 10 rausgeschnitten worden, nachträglich noch 100 pro eingefügt. Also da ist safe ist das geworkt. Also das wird niemals so legit stattgefunden haben. Also 100 pro nicht. Das ist aber gar nicht der Punkt, auf den ich vertieft eingehen wollte. Der andere ist, dass ich diese Kritik, dass das geht so ein bisschen auf das zurück, was du, finde ich, sehr schön gesagt hast. Du hast gesagt, weiß der Geier, wie es vor einem Jahr jetzt war mit den Plänen. Müsste man jetzt genau nochmal zurückgehen. Es wird zu, allein schon vor dem Hintergrund wird es in Bezug auf eine Main-Fehde nicht viel konkreter gewesen sein, weil das Segment mit John Cena, Cody Rhodes und The Rock bei der Chamber stattgefunden hat. Und das hat ja nochmal einen extremen Hype. Also der Heel-Turn von Cena hat ja bei der Chamber stattgefunden. Stimmt. Und der hat ja einen extremen Hype dann erst nochmal ausgelöst, der ja auch im Wasserglas endete. Danke nochmal, Dwayne Johnson. Also das ist nur so als Zugspunkt zu dem, was du eben völlig richtig angesprochen hast. Und deswegen finde ich auch, das ist der dritte Punkt, den ich aufgreifen wollte, es verkauft sich ganz gut. Der Kritik oder Stein des Anstoßes für die Kritik an Triple H ist wohl die Tatsache, dass Mania sich nicht so geil verkauft, wie man sich das bisher so erwartet und erhofft hatte. Muss man auch sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also Mania 2024 hat sich verkauft, weil wir Dwayne Johnson in der Storyline drin hatten. Mania 25 hat sich durch die Finish the Story und vielleicht kommt ja Dwayne Johnson doch mal, außerdem ist Cena Heel mega verkauft. So, ob du da im Vorfeld super oder schlecht gebookt hast, hätte niemanden interessiert, weil das einfach nicht der Faktor war, warum die Leute zu WrestleMania gegangen sind. So, die sind aus ganz anderen Gründen zu WrestleMania gegangen, weil man eben was Besonderes wieder aufgefahren hat. Und das, was gut gebookt war, war bestenfalls Nebensächlichkeiten oder mit bis Undercard-Matches. So, und du hast jetzt eben keinen Dwayne Johnson, du hast keinen John Cena Heel-Turn, du hast einen Teilzeit-Roman, einen Teilzeit-Brock, einen retireden AJ Styles und du hast ansonsten, ja, was hast du? Ein CM Punk, ein Cody Rhodes, der an allen Fronten versucht, Druck zu machen, ein Champion mit Drew McIntyre, der genauso souverän ist, wie er eben nicht das Megastar-Appeal hat. Also dagegen anzubucken, ist schon gar nicht mal so einfach. Und selbst wenn es perfektes Booking wäre, weiß ich nicht, ob die Shows jetzt schon irgendwie aus allen Nähten platzen würden. Also WrestleMania Tag 1 und 2 meine ich jetzt. Unabhängig davon, dass ich glaube, dass die sich sowieso auf Sicht noch ausverkaufen werden. Denn du hast mit WrestleMania eine Show, die du jede Woche im WWE-TV auf zwei großen Plattformen, ja, auf dem USA Network und auf Netflix jede Woche promoten kannst. Du hast eine mega Reichweite mit YouTube und allein durch diese permanente stattfindende Werbung und Bewerbung von WrestleMania bin ich mir sicher, dass du die Show auf kurz oder lang ausverkauft bekommst. Und dass das jetzt nicht so mega schnell passiert ist, weil du eben keinen Dwayne Johnson und Cena Heel Turn hast, um das Ganze in hohe Euphorie-Region zu pushen. Ja, das ist dann doch auch irgendwo nachvollziehbar. Und dann finde ich es fast schon geheuchelt zu sagen, Hunter bookt nicht so gut, sonst wäre die Show schon 1000 Mal ausverkauft. Das ist einfach Gedröhne ohne Ende für mich, weil das einfach kein kausaler Faktor ist. Das ist so eine Notlüge. Ja, und deswegen, ich glaube, Meltzer hat Hunter auch in Schutz genommen. Ich nehme Hunter nicht so gerne in Schutz, aber in diesem Fall muss ich es dann tatsächlich wohl auch machen, weil was soll Hunter denn da tun? Und damit komm ich zum vierten Punkt, wo Chris und ich uns auch einig sind. Das WWE-Produkt ist derzeit einfach mau. Oder für viele mau. Für Chris und mich auf jeden Fall. Und ich weiß, für viele andere auch. Und die Frage ist, würde irgendwer irgendwas daran denn so radikal ändern können? Du musst ja auf 1000, sag ich mal, businessmäßige Aspekte Rücksicht nehmen. PC-mäßig, dann musst du bestimmte Worte darfst du vielleicht nicht sagen. Dann musst du die Zielgruppe ansprechen, musst die Stars entsprechend gut inszenieren. Da hast du dann auch vielleicht gar nicht so viel kreative Freiheit, wie du gerne hättest. Und dass da ein Dwayne Johnson kommt und die Show captured, einfach weil er es kann und im Board of Directors sitzt. Das hast du dann eben nicht jedes Jahr. Und Hunter ist, glaube ich, jemand, der da verdammt, also wir haben ja gesagt, es ist schwer, seine Relevanz zu beschreiben. Einerseits sitzt er nicht in der Chefetage, andererseits reichen seine Connections bis ins Weiße Haus. Und ich meine, wer zu Weihnachten da mega dusselige Ansprachen vorm Weißen Haus an die Bevölkerung droppen kann, so nach dem Motto, geht feiern, dann macht einen Spaziergang, seid ihr alle topfit wie ich, dann weißt du auch, dass dieser Mensch networking-mäßig, das hat er auch schon als Worker im Lockerroom gezeigt, wie Hunter da gewillt ist, zu Werke zu gehen. Also der wird schon gut vernetzt sein. Umso bemerkenswerter finde ich dann, so eine heuchlerische Kritik zu droppen, um Hunter da so ein bisschen in Zugzwang zu setzen für Sachen, die er vielleicht gar nicht so doll beeinflussen kann. Also da kommen viele Aspekte zusammen, die für mich diese Booking-Kritik ja irgendwie als ein Stück weit heuchlerisch erscheinen lassen und für mich auch überhaupt gar keinen Sinn geben, warum man sie jetzt ohne Not nach außen trägt. Vielleicht wollte man einfach nur so ein bisschen medialen Schwung generieren, für was auch immer. Ich sehe jetzt nicht, dass es irgendwie produktiv ist. Sie sehen, dass es kontraproduktiv ist. Es ist einfach nur belanglos, finde ich. Aber ich fand es interessant, weil es eben jetzt öffentlich gegangen ist und ich es beim besten Willen nicht verstanden habe. Ja, das waren so meine zwei Cents zu deinen vier Aspekten, will ich mal sagen. Mehr habe ich jetzt tatsächlich auch nicht, aber vielleicht ist dir noch irgendwas als Replik eingefallen. Das Einzige, was mir noch in den Kopf geschossen ist, aber das ist eher einfach so ein Nicken zu dem, was du gesagt hast, dass man auch irgendwie hin und wieder nicht vergessen darf, dass wirklich es nicht einfach ist, zu sagen, hey, wir finden das im Moment langweilig, mach es bitte besser. Ich denke schon, dass da wirklich ohrenbetäubender Druck ist bei Sponsoren, bei TKO in seinem Kopf. Was darfst du machen? Wie lange darfst du gehen? Wann kommt die Werbung hier? Wie will es Netflix da? Wie kann es The Rock dort? Da muss man, das vergesse ich auch hin und wieder, weil man sich denkt, ja, mach das Produkt einfach besser, schau dir das Roster an. Wir wissen nicht, wer da wirklich von diesem Roster A alles gibt, wer den Brass Ring grabt und wer darf und wer nicht darf und was ist eigentlich wirklich von Triple H entschieden und was nicht. Es ist leicht, immer wenn etwas nicht läuft, sehe ich auf Social Media, ja, Triple H hat es verkackt. Ja, das ist leicht, weil er quasi einfach das Gesicht vom Kreativen im Moment ist. Aber ich denke, dieser Prozess ist doch schwerwiegender und komplizierter, als wir uns das vorstellen. Und ich denke mal, wenn wir ihn 10 Folgen Kritik äußern, dürfen wir auch in einer Folge oder müssen wir auch mal so sagen, es ist auch nicht einfach. Ja? Und, aber gut, er ist da, er hat sich da auch freiwillig gemeldet, denke ich mal, wurde sicher nicht gezwungen dort und da muss man dann halt auch damit leben und bei einem bleibe ich, das habe ich auch gesagt und dann können wir zum nächsten Thema. Diese Road generell, dieser Hype im Moment sehr, sehr schwach und man merkt, vor allem liegt es einfach daran, dass sie kompensieren. Da brechen halt Leute weg seit WrestleMania 26. Ja? Shawn Michaels, der ging, dann Triple H, der gehen musste, dann hat man da Goldberg, der jetzt, niemand hat da groß getrauert, aber auch ein großer Name. Du verlierst dann den Undertaker, John Cena, alles das jahrelang das Ding getragen hat und jetzt bleiben dir halt dann nur noch so Namen wie CM Punk, Brock Lesnar, die sich auch bald verabschieden werden und das ist wie, also ich nehme immer den Vergleich zum Fußball, ein Top-Fan, der da einen 50-Tore-Mann hergeben muss und verliert, ja, die 50 Tore musst du auch kompensieren und das schafft man halt auch nicht direkt, deswegen ist das Produkt, glaube ich, im Moment eh da, wo es ist, man sucht und versucht und im Moment, für mich zumindest, ist das nicht von Erfolg gekrönt. Ja, und wie du sagtest, also ich weiß auch gar nicht, ob man was sucht so richtig. Ne? Also man sucht. Ja. Vielleicht will man gar nicht suchen, sondern sagt, pass auf, Hunter, mach irgendwas. Ist mir vollkommen egal, was. Hauptsache, alles bleibt gut, so nach dem Motto. Und ob du jetzt das Wrestling neu erfindest oder das billigste 0815-Booking bringst, wo man einschlafen muss. Hauptsache, die Zahlen sind konstant, wir gehen gerne mal ein bisschen weiter nach oben. Das finden wir nämlich immer gut in Amerika, wenn die Zahlen nach oben gehen. Ja, wo im Kapitalismus findet es man nicht gut, wenn die Zahlen nach oben gehen. Und alles andere ist mir eigentlich Wumpe. Und ich glaube, da sind wir bei WWE. Das ist ja wirklich, war es unter Vince auch schon, wenngleich da immer noch so ein bisschen diese Wrestling, in Anführungszeichen, Magie ist auch das falsche Wort, da war. Aber spätestens seitdem TKO hier am Start ist, ist das eine lupenreine Gelddruckmaschine oder ein Unternehmen, das eben zu funktionieren hat und wo Wrestling Mittel zum Zweck ist. Also das Booking juckt die nur insofern, als es für die Umsätze ausschlaggebend sein könnte. Und wenn die Umsätze stabil sind, dann macht man sich über das Booking nur Gedanken vor dem Hintergrund, wie viel mehr können wir noch rausholen und kann das Booking dazu irgendeinen Beitrag leisten. Und da das die Chefetage nicht durchblickt, wird man da Hunter im Zweifel schalten und walten lassen. Und das zeigt, finde ich, auch, ja eben nur wenn die Verkaufszahlen da mal nicht stimmen, dann mault man so ein bisschen rum, was eben wie gesagt komisch ist. Das zeigt aber auch, wie Chris sagt, ja, sie suchen, ich meine, ja, vielleicht suchen sie gar nicht, vielleicht wurschteln sie sich so durch. Das passt aber tatsächlich auch zum aktuellen Produkt. Und wie Chris und ich, ja, das klingt jetzt so ein bisschen selbstbeweihräuchernd, soll es gar nicht. Also ich denke mal, das wird vielen von euch ja auch ähnlich gehen, also bitte nicht falsch verstehen. Wie emotional vorherfühlbar, also völlig bescheuertes Wort, aber vielleicht kann man ungefähr verstehen, was ich meine, wie emotional vorherfühlbar WWE teilweise geworden ist, nicht immer. Es gibt immer noch so Momente, wo man sagt, huppa, das war jetzt aber mal something special, aber wie normalerweise emotional vorherfühlbar manches in den Shows ist. Chris und ich haben bei der Review zum Royal Rumble gesagt, als die Match-Ansetzung Sami Zayn gegen Drew McIntyre vor dem Rumble-Match war uns beiden sofort klar, dass Sami Zayn dieses Match nicht gewinnen wird. Und es ist ja auch genauso gekommen. Warum war uns das klar? Weil es sich irgendwie so angefühlt hat. Du hast erst den Mädels-Rumble rausgepackt, dann das AJ-Retirement-Match. Dann war die Crowd auch schon so ein bisschen gedownt. Und danach Sami Zayn raus, den kannst du dann auch noch verlieren lassen, so ungefähr. Und genau so war es dann auch. Also man kann bei der Match-Ansetzung bei WWE nicht viel, aber immer mehr, finde ich, rausfühlen, wie Matches ausgehen und wie das Momentum ist. Es soll Backstage tatsächlich diverse Stimmen gegeben haben, nicht zuletzt von Sami Zayn selbst, die sich dafür ausgesprochen haben, Sami Zayn in Saudi-Arabien den Titel gewinnen zu lassen. Und Hunter hat letzten Endes, Stichwort Booking, ein Buster-Wort gesprochen und gesagt, nee, passiert nicht. Sami Zayn wird den Titel in Saudi-Arabien nicht gewinnen. Und um das dann entsprechend möglichst gut zu droppen, und den Fans zu verkaufen, hat man das Match direkt nach dem AJ Styles Retirement Match auch angesetzt, weil man wusste, die Crowd wird da einen Downer haben, die wird nicht mehr so richtig drin sein. Und dann, wenn Styles schon retired ist, kann man auch sehen, dass den Titel nicht gewinnen lassen. Also klar, aus der Vergangenheitsperspektive kann man immer sagen, wir haben es ja gewusst. Aber Chris und ich, schade, natürlich werden wir jetzt nicht unseren WhatsApp Chatverlauf online stellen, aber Chris und ich haben uns vor, beziehungsweise während der Entrance ausgetauscht und haben uns hingeschrieben, nee, das wird heute nichts. Sami Zayn wird das Ding heute nicht gewinnen. Klar, man kann auch immer noch falsch liegen, wir haben uns schon oft genug geirrt, aber irgendwie passt das so für die emotionale Wahrnehmung des WWE-Produkts. Man weiß zunehmend, wie Matches ausgehen aufgrund der Platzierung der Card, aufgrund der Ansetzung der Matches. Also weiß nicht, Chris, ist es so, dass das WWE-Produkt so vorhersehbar nach Lego-Baukastensystem ist oder sind wir einfach schon zu desillusioniert? Vielleicht beides. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so wirklich ist. Es ist immer so eine faule Ausrede, aber ich persönlich glaube einfach, dass ich zu viel gesehen habe von dem Ganzen, weil am Ende kannst du dieses Rad, glaube ich, auch nicht immer neu erfinden. Ja? Am Ende, Wrestling lebt von einem guten Babyface und einem großartigen Heel. Und die Story drumherum baut sich eigentlich eh darauf auf, dass wir alle sehen wollen, dass irgendwie das Babyface sich da durchsetzt, weil der Heel so böse, böse war. Und ich glaube, bei Vince würde ich sagen, es war nicht mal vorhersehbar, weil er halt die ganze Zeit die ganzen Pläne rumgeworfen hat, aber es war halt schon ziemlich eine Katastrophe mit Roboterspinnen und Minzern und was auch immer, Winzern vielmehr. Bei Triple H ist es tatsächlich dann eher so ein bisschen kahl, ja, also vorhersehbar auch leider, muss man schon sagen. Es ist halt so den Flow der Show hat man, glaube ich, einfach alles so oft gesehen, vor allem in der Triple H-Ära, wo du irgendwie auch so diese Variable, so diese Kurve auch hervorsiehst. Also ich erinnere mich ganz genau, als wäre es gestern gewesen, als dieses Match anstand, wie so die komplette Spannung und Körperspannung bei mir rausging, weil ich einfach gewusst habe, okay, hier wird einfach nichts passieren, weil es nicht auch nicht reinpasst tatsächlich. Nicht, dass ich jetzt sage, Mann, also warum hat Sami Zayn nicht den Titel gewonnen? Aber es war halt auch kein Feuer drin. Und ich glaube, das ist für mich noch viel mehr das Schlimme. Also ich bin natürlich jemand, ich warte so ein bisschen auf diesen Twist, auf diesen Plot-Twist, dass sich irgendeiner einmischt und wir plötzlich doch nicht, keine Ahnung, Punk gegen Roman sehen, sondern was komplett anderes, einfach damit es mich ein bisschen aufweckt. Ja, es ist gefühlt irgendwie so, als würde ich das Ganze im Energiesparmodus schauen. Und das soll es ja auch nicht sein. Es fehlt mir einfach, und das verbinde ich zu deiner Aussage, der Faktor, dass irgendjemand aus dieser kahlen Arztpraxis, die WWE gerade ist wegen TKO, einfach mal was macht, was so ein bisschen verboten ist. Ja. Und da fällt mir direkt immer wieder CM Punk ein, der damals zum ersten, nicht der erste, ja, also gab es davor schon genug Beispiele, aber der gesagt hat, ja gut, mir ist es eigentlich eh scheißegal, ich werde die Fourth Wall brechen, ich erwähne ROH, ich erwähne die Geschichte, dass ich ein Paul Heyman Guy bin, ich erwähne Brock Lesnar und ich sage eigentlich das, was alle sich insgeheim denken, WWE wird mal viel besser sein, wenn Vince McMahon tot ist, ja. Ist jetzt auch alles teilweise interessant gealtert, aber ich glaube, es ist halt alles so kahl und aalglatt, dass wir es auch nicht erwarten und deswegen vorhersehen, weil es Sinn macht. Und das, was Sinn macht, ist halt meistens leider ein bisschen langweilig. Das ist das, was mir fehlt. Einfach einer, der da bei Raw rauskommt und sagt, okay, das ist alles arschlangweilig und ich bin eigentlich hier der Beste. Und wenn die das nicht checken, gehe ich halt eben zu All Elite Wrestling und werde mit Nick Khan die WWE in Grund und Boden stampfen. Ja, das wäre mal irgendwie einfach mal einer, wo ich sage, okay, holy shit, was passiert da jetzt? Ich sehe das halt alles nicht. Und deswegen glaube ich, ist es einfach sehr vorhersehbar. Und ich fühle mich bei WWE, wie als würde ich bei der Arztpraxis sitzen und auf meinen Termin warten. Alles hat seinen Platz, kein Fleck, kein Staub. Und es hängt ein Bild und das war's. Und deswegen wird mich bei der Arztpraxis auch so schnell nichts überraschen oder irgendwie mit Adrenalin versorgen. Und so fühle ich mich im Moment bei WWE. Es ist einfach Energiesparmodus auf beiden Seiten. Nur kann es sich die WWE erlauben und ich kann entscheiden, ob ich es schaue oder nicht. In dem Fall muss ich es fast. Und das ist dann die Schlussfolgerung. Ja, also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so fühle ich mich im Moment, wenn ich drüber reden müsste. Und spannend finde ich aber trotzdem, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, da muss ich mich outen, da habe ich jetzt vergessen, ob du es erwähnt hast, dass ja Sami Zayn quasi schon irgendwie so angedeutet hat, dass er gerne gewinnen möchte oder dass es interessant wäre, drüber nachzudenken, dass er gewinnt. Nur gleichzeitig komme ich dann eben wieder auf das, was ich mir selbst irgendwie gerade auch vorgesagt habe, hätte das Sinn gemacht. Das wäre super antiklimatisch gewesen. Es hätte nicht den Impact gehabt, den man sich bei der Preview auch vorgestellt und gewünscht hätte. Ja, hatte ich einleitend gesagt. Man hätte diesen Effekt vielleicht generieren können, aber hättest du als Opener bringen müssen. Also genau, ja. Dann hättest du Sami Zayn als Ersten da rauskommen lassen müssen, der hätte die Halle abreißen müssen vom Effekt, hätte er vielleicht auch geschafft zu dem Zeitpunkt noch. Dann danach Drew rausschicken, gibt den beiden 20, 25 Minuten Action. Dann hättest du einen Moment kreieren können, das glaube ich schon. Aber so wie es nachher angesetzt war, war es ein Midcard-Match. Ne? Und so hat es sich zumindest angefühlt. Man hätte auch positiv sagen können, es war der Co-Main-Event, aber das hat sich nichts danach angefühlt. Das war ein Lückenfüller-Match. Und ja, und jetzt kann sich auch jeder die Frage stellen, ob Zayn der bessere Champ als Drew wäre. Drew macht das gut derzeit, da gibt es auch nichts zu sagen. Aber ja, das, wie gesagt, ob mit Zayn oder mit Drew Richtung WrestleMania oder erstmal Richtung Chamber, so müssen wir erstmal planen. Das wird ja die, ja, wie soll ich sagen, die Facetten des Produkts jetzt nicht irgendwie gen Euphorie verschieben. Da ändert sich ja vom Grundproblem nichts. Chris hat gesagt, WWE nimmt eher so mit angezogener Handbremse wahr. Wir haben es auch schon ein paar Mal so den Verwaltungsmodus genannt in diesem Podcast. Und in diesem Bereich sind wir. Und auch da verdeutlicht sich oder bewahrheitet sich etwas, was Chris und ich auch schon ein paar Mal gesagt haben, wo man auch kein großer Prophet sein muss, um das zu sagen. Es sind eben dann die Superstars, die den Klickfaktor machen. Ja, vor 2 Jahren Dwayne Johnson, letztes Jahr John Cena und John Cena ohne Finish the Story. Das hatten wir ja Finish the Story in der Dwayne Johnson Storyline, wo trotzdem 2024 die Story von Cody gefinished wurde. Und im letzten Jahr war es der Heel-Turn von John Cena, wo alle dachten, na, vielleicht kommt Dwayne Johnson ja auch nochmal zu WrestleMania zurück. Er hatte leider gerade mal keine Zeit. So, und in diesem Jahr haben wir nichts. Ne? Also, und das merkst du eben auch, wenn die It-Factor-Leute fehlen. Brock ist immer noch einer, aber eher auf Teilzeitebene und auch, wie soll ich sagen, also auch auf sportlicher Ebene. Dwayne Johnson ist was für die Mainstream-Medien. Brock ist eher so der für die athletischen Medien. Ich weiß nicht, wie man mich da jetzt gerade versteht. Also, Brock Lesnar ist nicht everybody's darling, aus vielen Gründen nicht. Und warum auch immer, alle finden Dwayne Johnson toll. Ja, also, ja gut, er ist ja auch sehr charismatisch, aber meine Güte, der muss nur den Mund aufmachen und ich drehe durch mittlerweile. Und zwar nicht positiv. Ich ertrage es wirklich nicht. Ich ertrage diesen Menschen nicht mehr. Dieses, oh nee, fürchterlich. Aber das sage ich auch, indem ich anerkenne, Alter, was für ein Crowdmover das ist. Mhm. Also, das muss man dann einfach auch sagen. Und das ist auch stärker als John. Und zwar deutlich stärker als John. Und John ist schon auf einem ganz anderen Level als der Rest. Aber wenn du solche Leute dann nicht mehr in die Suppe krümeln kannst, dann wird schon auch viel nicht weg. Ja, klar. Und dann bringt es auch nicht, dass es heißt, Steve Austin wird beim Mania-Wochenende dabei sein. Ja, who cares? Also vielleicht fährt er wieder irgendwelche Leute um oder Steve Austin ist, oder auch Mick Foley, die größten Wrestler eben, die man sich so mit vorstellen kann. Ja, aber wenn du sagst, Mick Foley und Steve Austin sind bei Mania dabei, und vergleich das damit, vielleicht kommt Dwayne Johnson auch. So, da hast du aber verschiedene Wahrnehmungen dieser beiden Nachrichten, weil Dwayne Johnson eben ein ganz anderer Klickfaktor ist. Das Thema ist halt, wer ist dieser Star in 10 Jahren? Also das sagen wir echt oft. Also das hat ja, glaube ich, jeder schon in dieser Partnerschaft oder beziehungsweise Partnerschaft, in dieser Konstellation im Podcast schon mal gesagt, sei es bei WrestleMania 20, 30 oder 40. Aber jetzt stelle ich mir wirklich die Frage, wer ist bei WrestleMania 52 dieser eine Star? Punk ist es mal nicht, Reigns ist es nicht, Stone Cold ist es nicht, John Cena, The Rock, Shawn Michaels, Triple H, die sind es alle nicht. Da frage ich mich, wer ist da so der Needle Mover, um Roman Reigns T-Shirt mal zu zitieren. Das finde ich interessant, weil jetzt jetzt geht's ihnen wirklich aus, denke ich. Ja, also ich weiß nicht, also eigentlich waren es ja, also ja, ich muss jetzt mal gucken, also man kann, um beim Jahr 24 jetzt zu bleiben, man kann sagen, man hat zwei Aspekte. Eigentlich waren sie miteinander verknüpft. Deswegen ist es schwer, sie auseinanderzubringen. Es war einmal die Finish-the-Story-Sache. Da hattest du mit Cody Rhodes und Roman Reigns wirklich zwei heiße Worker, die die Show getragen haben. Andererseits muss man auch ganz deutlich sagen, war es dann tatsächlich Dwayne Johnson, der das Ganze nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Das ist ein Fakt. Ich glaube, diese Finish the Story hätte sich auch ohne Dwayne Johnson sehr gut getragen. Aber es wäre eben nicht dieser It-Factor dabei gewesen. Und der war Dwayne Johnson. Das muss ich eben als jemand, der ihn nun nicht so toll findet, muss ich eben einfach so sagen. Und das muss man anerkennen, glaube ich, auch egal, wie man zu ihm steht. Im letzten Jahr hatten wir den Heel-Turn von John Cena und auch einen gewissen Dwayne Johnson-Faktor, weil es immer hieß, ja, vielleicht kommt er noch. Trotzdem hat es sich vom Hype-Faktor, finde ich, deutlich geringer angefühlt als 2024, wo Dwayne Johnson eben wohl dann vielleicht doch, trotz der Finish the Story Kiss, der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen war. Jetzt hast du gar nichts. Jetzt hast du keinen Dwayne Johnson und keinen John Cena, sondern eben nur das, was ich eben angesprochen habe. Und wenn du das jetzt mal in die Zukunft packst, in 10 Jahren, wird Dwayne Johnson kein Wrestling-Match worken. Es wird John Cena kein Wrestling-Match worken. Er ist dann nämlich 60. Und Dwayne wird dann, was ich, 63, 64 sein. Du wirst mit Roman Reigns und Punk vielleicht einen gewissen Special Appearance Hype kreieren. Genau, ja. Aber nicht annähernd, wie du ihn jetzt mit Dwayne Johnson kreieren würdest. Und wie gesagt, ich rede da jetzt nicht von, dass Punk und Reigns in den Ring steigen. Das sehe ich einfach nicht. Die sind dann auch, also Punk wird Ende 50 sein. Punk wird 58 sein, ja. Ja, und Roman wird Anfang 50 sein zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, ob Roman da noch Matches wird. Roman ist ja nun auch, also wo Dwayne Johnson athletisch ist, ist Roman Powerhouse. Also der muss ja auch was mit sich rumschleppen. Ja, also wenn man so ein Beispiel nehmen will, ein blöder Vergleich, im Vergleich zum Tennis jetzt Boris Becker, das war ein Riesen, also der war ja auch über 1,90, das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Und das war ein richtiges Paket. Und der war nachher auch wirklich banged up as hell, als der aufgehört hat. Während das anderen mit einem anderen Körperbau vielleicht ein bisschen anders ergangen sein könnte. So, und Dwayne Johnson ist ja auch eher athletisch, wenn auch sehr gut in Schuss jetzt. Aber ich glaube, Reigns wird einen hohen Tribut zollen für das, was er körperlich auch eben mitmachen muss mit seiner Masse. Den sehe ich dann auch nicht mit Anfang 50. Ja, vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber es wird auf jeden Fall schwer, glaube ich. Es wird schwieriger für ihn, mit 50 dann diesen Körper noch fit und in Ringshape zu bringen. Um damit, ich habe wieder viel zu viel geredet, deine Frage zu beantworten, das wird schwer. Vielleicht Cody, aber ich glaube nicht, dass Cody auch nur im Ansatz auf ein Dwayne Johnson-Level in den Medien gerät. Roman wird schon schwer haben und Cody auch. Und das sind die beiden, die du hier als Erste nennen musst. Ja, also mehr ist da nicht. Punk hat seinen Mythos selbst ein bisschen zerstört, glaube ich. Der lebt von seiner Vergangenheit ohne seine Faszination zu haben, klingt irgendwie komisch, aber so nehme ich das gerade wahr. Der verkauft sich eben gerade richtig, richtig gut. Aber nein, zu angepasst. Dwayne Johnson hat immer sein Ding in Anführungszeichen gemacht. Der war immer unique. Cena war schon der Angepasste, war aber auch noch unique genug. Aber ich sehe da auch nichts derzeit. Das Thema ist, das Positive für WWE ist ja, was wir hier feststellen, es kann ja meistens sogar einer den Unterschied machen. Ja. Also es braucht da einen, wer es auch immer ist, Javon Evans, Oba, Femi, die neue Garde. Die sind es aber auch nicht, to be honest. Im Moment nicht. Im Moment definitely not. Aber das war es ECW CM Punk auch noch nicht. Damals. Ja. Es braucht halt diesen einen Moment, nur ist der erlaubt, ist das möglich? Ist das. Ich meine, möglich ist immer alles. Also, das ist ja, ich sage jetzt nicht, dass WWE vor dem Abgrund steht und bei WrestleMania 52 eine grottige Card steht. Wir wissen ja, weil das Thema ist ja theoretisch und ein Faktor, den man noch gar nicht besprochen hat, ist ja das Frauenroster, das im Moment ja eigentlich so auch den zweiten Frühling erlebt. Also das ist ja auch erst wirklich in den Kinderschuhen, seitdem Frauenwrestling wirklich bei WWE da auch zur Verfügung gestellt wird. Und vielleicht ergibt sich da die Möglichkeit, so die Card zu pushen. Ja? Ich weiß, ich greife nach Strohhalmen, aber um beim ersten Argument zu bleiben, es braucht einen. Und ob das einer ist, den wir auf dem Schirm haben, oder nicht, das wird sich zeigen, aber vielleicht ist auch einer von All Elite Wrestling, vielleicht ist es MJF, ja, also das ist ja auch irgendwie noch eine Option, aber ich glaube, das geht schon viel zu weit, aber Stand jetzt ist das auf jeden Fall irgendwie ein Thema, das da wirklich einiges auslöst und super spannend ist. Ja, wobei, du sagtest ja, es braucht einen. Man kann natürlich auch die Frage stellen, braucht es den wirklich? Also ist der Star nicht die Company und kann man irgendwie jemanden machen, der gewisse Grundfertigkeiten mitnimmt? Das muss man auch abwarten. Ja, also wenn WWE und so inszenieren sich ja seit Jahren als das knallbunte Spektakel, der Star ist die Show, sich inszeniert, dann muss man mal schauen, ob das dann auch als solches schon ausreicht. Ob du dir dann eben so ein paar Leute schnitzt. Ich meine, gut aussehen tun sie alle, athletisch sind sie alle, platzieren kannst du sie alle. Und wenn du dann irgendwie ein paar groß pusht, mag das auch klappen. Also mal ganz ehrlich, Cody Rhodes hat auch von uns keiner vor 4 Jahren gedacht, dass der bei WWE so durch die Decke geht. Da kamen auch ein paar Momente hinzu, da kamen gute Inszenierungen. Es war ein Momentum, nämlich die Tatsache, dass er von AEW zurückgekehrt ist. Da lebt er bis heute von. Und dass das ein Klickfaktor war. Aber wenn du dir Cody Rhodes vorher angeguckt hast, von dem hast du aber kein Stück Brot genommen, weil bei AEW, also nicht gescheitert, aber unvollendet, würde ich mal sagen, würde er sich vielleicht selbst bei AEW auch interpretieren. Und dann macht es dann irgendwie Klick, dass er immer noch nicht auf Dwayne Johnson-Niveau, not even close, ja, aber es reicht, um jetzt das vierte Mal in Folge Mania, sag ich mal, zu tragen. Also, das ist er und das ist Roman und ein bisschen Brock. Das sind so die drei Stars. Und sowas kriegst du, glaube ich, dann tatsächlich, das kriegst du schon hin bei WWE, sowas zu machen. Wie groß dann dieser Klickfaktor immer sein mag, muss man abwarten, ne? Aber ich glaube, dass sowas wie Dwayne Johnson eben, also dass das passiert. Jede Generation vielleicht einmal oder jede zweite Generation einmal. Und ja, was ich, wenn du bei WWE die wichtigsten Personen nennen willst, Hulk Hogan früher und dann war es The Rock und Dwayne Johnson, genau, Austin und Dwayne Johnson, wobei, ja, Dwayne Johnson war dann ja auch relativ schnell, der ist ja jetzt anderweitig für WWE wichtig geworden durch seine Filmkarriere eben auch, ne? Also, das war zwar ein Wrestler, aber eigentlich ist Dwayne Johnson ein Entertainer. Also das ist ein Schauspieler, das ist ein Macher, das ist auch ein Wrestler natürlich. Aber Steve Austin kannst du eigentlich nur auf Wrestling und sowas beziehen und auf seine Hobbys, die er dann nebenbei noch hat. Aber Dwayne Johnson ist ja, das ist ja alles. Das ist Schauspieler, Allrounder, Showmaster, Wrestler nebenbei. Also das ist ja ein Komplettpaket im Entertainment-Bereich eigentlich. Und da wird auch John Cena, der schauspielermäßig ja auch relativ weit oben ist mittlerweile in Hollywood, der ist ja auch relativ weg von Dwayne Johnson. Und über Dave Bautista, der hat immer noch respektable Rollen, aber der ist ja noch mal wieder woanders. Und, aber jetzt wird ja Rollins das übernehmen und dann wird es ja mit Rollins auch. Also wenn der, Alter, da drehe ich durch, wenn der Hollywood erobert, dann bin ich hier aus dem Podcast zurück. Also dann habe ich den Glauben verloren. Ja, also ihr seht, wir sind vom Hundertstel ins Tausendstel gekommen und haben mal wieder nicht die Fragen beantworten können, die wir eingangs aufgeworfen haben. Und ja, ihr werdet sicherlich eure Meinung dazu haben. Ich glaube, man braucht diesen Superstar wohl nicht. Mania wird sich auch so ausverkaufen und das, was du an Star Power brauchst, wirst du dir irgendwie hinzüchten. Aber die magischen Momente, die werden, glaube ich, weniger werden. Das ist so, weil die hängen an Personen eben dran und sind mit denen verbunden und das wird künftig eben schwieriger. Und weil das Produkt eben so ist, wie es ist, schwenken wir jetzt rüber zu den Weeklies. Und da hat sich dieser, ja, Trend ist falsch, wir nehmen es ja schon seit längerer Zeit wahr, da hat sich unser Eindruck eben verfestigt. Wir werden jetzt nicht en Detail durch die Segmente durchgehen, weil Chris und ich heute mal WWE Weekly Produkt ein bisschen WWE Weekly Produkt sein lassen. Und lieber ein bisschen ausführlicher auf eure Fragen und Wünsche, Anträge eingehen wollten, die wir ja in der letzten Woche aufgrund von technischen Defiziten nicht hinreichend gewürdigt haben. Aber ein bisschen gehen wir natürlich doch drauf ein, denn die Elimination Chamber steht ja schon am Horizont erkennbar bereit und da muss man ja irgendwie die Show heiß machen. Und man setzt bei WWE, also man kann fast eine Blaupause setzen. In Bezug auf das Dreigestirn Cody Rhodes, Drew McIntyre und Jacob Fatu. Und eigentlich wird er nur noch geprügelt. Also klar, das kann man mal machen. Gab ja auch schon großartige Beatdowns zwischen den Beteiligten, insbesondere Cody und Jacob, haben das schon mal sehr, sehr stark gemacht bei Saturday Night's Main Event. Aber wenn es dann irgendwie immer nur Prügelei ist und Cody versucht es dann mit Emotionen am Mikro und sagt, dass Drew es nicht bis WrestleMania schafft und so, dann ist das ja alles ganz gut, aber nicht special. Ja, also was die Special-Momente angeht. Und während der Show kommt dann irgendwann auch Jacob dazu und prügelt Drew dann wieder durch die Gegend. Haben wir es auch schon ein paar Mal gesehen, dass das ist diese Verwaltungskiste eben. Ich will da jetzt auch die Worker in keiner Weise kritisieren und so, die machen das ja auch ganz gut, aber das ist Business as usual und wir sind gerade auf der Road. Vielleicht passiert noch was, vielleicht nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was noch groß passieren soll, weil dass die sich alle hassen und verprügeln wollen, haben wir jetzt gelernt. Ja, morgen könnte Mania sein. Also keine Ahnung, wie man das noch heiß machen möchte. Ja, auf Schwanzvergleich und so werde ich jetzt hier gar nicht eingehen. Habe ich gerade nochmal jetzt gerade im Bericht gelesen. Hör mir auf. Chris, du grätsch weg. Ne? Ich habe jetzt gerade das nicht so gemacht, dass ich Segment für Segment durchgehe und dich dann einbinde. Wir machen es ja wie immer, du meldest dich zu Wort. Hier habe ich ja gerade eigentlich nur das ausgesprochen, was wir eben schon genau, ja. Am Wickel hatten. Ja, ansonsten gab es auch ein paar Matches. Io Sky und Rhea Ripley haben ihre Tag Team Championship verteidigt gegen Julia und Kiana James. Ja, das war ich will nicht sagen Filler-Match, aber hier waren eigentlich die Chancen auf einen Titelwechsel eher gering. Carmelo Hayes darf gegen The Miz seinen Titel verteidigen, hätte ich fast gesagt, war aber ein Non-Title-Match und deswegen war es auch ganz gut, dass Carmelo sich mal wieder zeigt. Und dann waren wir beim ersten Chamber-Qualifying-Match und das war schon interessant. Da hat man Tiffany Stratton und Lash Legend reingepackt und auch noch Chelsea Green. Also von denen war eigentlich klar, dass es Chelsea Green dann nicht werden wird. Nach dem, was wir gesehen haben beim Rumble, nämlich dass man Lash Legend eigentlich fast als den weiblichen Brock Lesnar dargestellt hat, ist es fast überraschend, dass Legend jetzt nicht in die Chamber geht, denn Tiffany Stratton hat das Ding gewonnen. Vor allen Dingen auch deswegen interessant, weil Nia Jax eingegriffen hat für Lash Legend und trotzdem ist sie nicht drin. Was war das jetzt mit Lash Legend? Sturm ins Wasserglas? War es ein Versuch? Kommt sie über die Loser-Regelung noch rein? Ich meine, in den vergangenen Jahren war es ja auch mal so, dass die Loser unter sich noch mal was ausgeprügelt hatten. Aber schon interessant. Allein, dass Lash Legend im Match stand und es nicht gewonnen hat, finde ich schon irgendwie zumindest eine kleine Randnotiz wert. Ich finde es größer sogar als eine Randnotiz, weil es mir halt auch so Fragen aufwirft. Gut, wir müssen vorweg direkt mal müssen wir in Klammer setzen, ob WWE überhaupt auf der Suche ist nach neuen Stars. Ja, das mal aus dem Weg. Ja, dann musst du doch Legend im Rumble nicht so booken. Das ist es ja. Also, na? Ich habe kein Problem damit, wenn du jemanden so einen Spot gibst, weil es auffällt. Es ist mal was anderes und es ist gut, wenn jemand Neues mal für Furore sorgt. Wir haben beide gesagt, ein bisschen hapert es noch, aber wenn man daran arbeitet, kann das sicherlich was Gutes werden. Und dann ist die Entscheidung für mich ja ein bisschen weird. Also ich bin noch immer jemand, der sagt, so unnütze Niederlagen, ja, okay. Man hat sie quasi in Erwägung gezogen, dass sie teilnehmen kann an der Elimination Chamber und scheitert direkt. Und sogar mit Eingriff. Also ich wüsste nicht, warum ich als Fan jetzt irgendwie noch was auf Lash Legend geben soll. Und das ist irgendwie schade, weil so kannst du dich wirklich am Anfang des Jahres einen Clean Sweep sagen, okay, mit Rumble beginnt es neu, versuchen wir es bei jemandem. Man steckt sie halt in die Chamber, lass sie beim Rumble eben so wie jetzt auftreten, lass sie das Qualifikationsmatch gewinnen. Wenn du Tiffany drin haben willst, kannst du sie ja durch eine andere Paarung reinbucken, das ist ja absolut mal gar kein Problem. Und lass sie in der Chamber auch ein bisschen aufräumen. Gut, dass sie das dann nicht gewinnen muss, da habe ich auch kein Problem damit. Aber du kannst sie dann anderweitig bei Mania vielleicht um einen Midcard-Titel schwerer machen, indem sie, keine Ahnung, die US-Championship gewinnt. Und dann haken wir uns nach vor und schauen, wie es weitergeht. So wüsste ich halt nicht, was wir als Fans oder als Zuseher jetzt davon halten sollen. Das ist dann so ein Moment, wo ich mich halt frage, okay, was hier ist, was genau. Weil sie werden sich ja was dabei gedacht haben. Es muss einen Grund geben, dass man Tiffany und Lash Legend in ein Match steckt. Und da wäre ich sehr interessiert, so, was ist der Plan? Was genau stellt man sich vor? Was soll das bei uns auslösen? So, Mann, schau, wie Tiffany sich gegen die Royal Rumble-Aufräumerin durchsetzt. Meine Güte. Und ach, schade bei Lash Legend. Aber es ist sich knapp nicht ausgegangen. Aber ich glaube, die wird sich nochmal zurückboxen. Also, genau so, glaube ich. Ja, okay. Dann exakt sind, so. Dann sind wir aber wirklich zu alt dafür. Ja. Dann ist es wirklich, dann bin ich sad und dann habe ich keine Chance, jemals in das Produkt reinzufinden. Aber genau so, glaube ich, denkt man und verkauft man es bei WWE. Wäre natürlich dann peinlich, wenn Legend dann jetzt auch über die Lucky Loser-Regelung da in Anführungszeichen noch reinkommt, weil dann hättest du also jemand anders hier in das Match reinstecken sollen und da gibt es genug, die du hier dann in dieses Match hättest reinpacken können. Ja, schauen wir mal, wie gesagt. Also Tiffany ist wieder da und wird also gleich sehr, sehr groß gepusht. Beim Rumble hat sie eine große Rolle gespielt. Hier gewinnt sie eben gegen Lash Legend, was ja mittlerweile mehr als ein geringer Achtungserfolg ist, ja. Dann kam ein Segment, das man eigentlich nicht anders booken sollte und ich trotzdem sehr traurig bin. Und es war auch deswegen gut, weil die beiden derzeit einzigen für mich wirklich interessanten Worker gemeinsam involviert waren. Ich rede von Obafemi und von Kid Wilson. Blöd nur, dass es für den einen jetzt ziemlich nach hinten losgegangen ist, aber es konnte in diesem Segment eben auch nicht anders sein. Und ich bin mal gespannt, ob die Fans Kid Wilson irgendwann capturen und nach oben bringen oder ob er jetzt in dieser Rolle verbleibt, bis sein Tag-Team-Partner zurückkommt. Also Kid Wilson hat sich in Interviews sehr deutlich als Tag-Team-Worker auch selbst inszeniert und gesagt, er will eigentlich immer Tag-Team-Titel-Gold haben und möchte eigentlich auch auf seinen Partner warten. Ob er das jetzt sagen muss oder ob das legit ist, muss man mal sehen. So, aber eigentlich sein Singles-Run wird wohl eher so in Richtung R-Truth-Geek-Karriere dann jetzt dargestellt. Was ist passiert? Kid Wilson kam raus und hat was über toxische Männlichkeit gesagt. Das ist sein Ding, das muss er machen. Und ich fand ihn, ich finde seine Aura wirklich großartig. Also ich finde, er macht das, gucken, ob ich es irgendwann mal anders sage, aber er hat jetzt den Test of Time, kann man noch nicht sagen, weil er noch zu kurz dabei ist, aber er macht das unglaublich souverän und sicher seine nervige Heel-Kiste und auch mit einem Knuddelfaktor, den Chris und ich schon diverse Male angesprochen hatten. So, dann, er hat sich auch, finde ich, großartig verhalten, denn dann kam Obafemi raus. Er meinte auch, komm, gib mir jetzt hier irgendein, ja, ich werde Männlichkeit neu definieren und gib mir jetzt irgendein, der im Rumble war, für ein Singles-Match, ich fordere ihn heraus. So, Obafemi kommt raus, Kid Wilson wirkte vollkommen sprachlos, ob er einen Geist gesehen hätte. Aber kaum war Obafemi im Ring, hat Kid Wilson sich heldenhaft ihm entgegengestellt und hat, so, pass auf, und genau das ist hier das Problem, was du hier verkörperst. Also, he stood his ground, kann man das sagen? Keine Ahnung. Also, er hat da nicht irgendwie so den The Mist gemacht oder so. Hat aber nichts geholfen. Er wurde in 0,nix von Obafemi abgeräumt. Und passt schon, ja. Also, Obafemi musst du jetzt eben so inszenieren. Ich habe bei YouTube die Kommentare gesehen und die ich würde echt gerne wissen, wie viele WWE-Bots da rumlaufen. Also das kann nicht legit sein, was da an wirklich ewig gleichen oder ähnlichen Kommentaren ist. Das haben wir selbst mal erlebt, als wir Opfer von irgendwelchen Bots waren. So erbärmlich, aber teilweise eben auch legitime Kommentare. Und WWE hat, oder wer auch immer, hat die Bots angewiesen, schreibt mal, wie unglaublich imposant Obafemi ist und dass er der neue Star ist und dass er alles niederplättet. So, das war so die Bot-Angriffsserie, die gefahren wurde. Und dann war eben nur ein Kommentar, what an aura war das. Und dann Antwort darauf, yeah, Kid Wilson, I agree. Das fand ich irgendwie großartig. Aber das ist nur so eine Randnotiz. Also WWE investiert jetzt eben ein Stück weit in diese Obafemi-Kiste. Chris und ich haben es auch immer gesagt, das musst du machen. Wie weit es geht, wohin es geht bei WrestleMania oder Chamber, wird man mal sehen. Wir hoffen ja immer noch auf Brock. Das Match wird auch diskutiert. Wir haben auch schon gesagt, man ist bei Brock nicht so ganz sicher, weil man ihn künftig als Draw irgendwie noch in der Hinterhand haben möchte für den einen oder anderen Pay-Per-View und man hat Angst, dass er gegen bei einer Niederlage gegen Obafemi vielleicht etwas an seinem Nimbus verlieren könnte. Das haben wir jetzt nicht zu entscheiden. Das kann immer so und so ausgehen, völlig richtig. Deswegen, ja, ziert man sich noch ein bisschen konkret Richtung Obafemi zu gehen und beschränkt sich darauf, Obafemi erstmal stark zu machen. Ja, Chris, also auch wenn es unseren Liebling erwischt hat, das musst du so machen eigentlich, ne? Ja, für Obafemi ist das im Moment, ich warte auf meinen WrestleMania-Gegner-Sache. Früher oder später war es klar, dass man die beiden irgendwie quasi so einsetzen wird. Ja, für Kate Wilson, glaube ich, wird es schwierig, da noch viel mehr zu erwarten. Ich glaube, dass dieser Hype relativ schnell leider auch von WWE nicht mehr aufgenommen wird. Und für Obafemi, ja. Entrance ist gut, Aura, wie vom Kollegen in der Kommentarspalte beschrieben, ist da. Und ich persönlich wüsste jetzt nicht, dass eine Niederlage gegen Obafemi Brock Lesnar großartig schaden würde, vor allem nicht in dieser Phase seiner Karriere. Ich glaube, das wird den Fans und auch der Wahrnehmung an ihm nicht schaden. Ich persönlich hätte große Lust auf dieses Match und hoffe, dass WWE sich dafür entscheidet. Ja, vor allem kannst du es ja auch so und so inszenieren. Also du kannst ja Brock dann irgendwie völlig entsetzt und irritiert gucken lassen, dass er das Match verloren hat. Und dann machst du irgendwie eine, aus Frust bügelt er alles weg. Und dann bei Mania nächstes Jahr ein Rematch oder was auch immer. Das kannst du ja alles erzählen. Ist ja gar kein Thema, wenn man es gut macht. Und ich glaube, wenn du Brock so eine Upset-Niederlage gibst und er danach erst richtig angestachelt ist, das ist jetzt nicht die schlechteste Story. Also mal gucken, wie man es erzählt. Ja, ansonsten, was haben wir noch bei SmackDown gehabt? Ich habe es ja schon angesprochen, das Segment mit Jacob und Drew. Dann gibt man Tama Tonga einen Sieg gegen Shinsuke Nakamura. Ein paar New Japan-Vibes waren da, weiß der Geier, was das jetzt genau sollte. MFT zu stärken, ja, stärken relativ. Wir hatten dann ja noch ein Match am, ja, Main Event am Abend. Zuerst macht man mit Jade Cargill und Jordan Grace irgendwas mit dem Judgment Day. Die haben gegen Liv Morgan und Raquel Rodriguez gewonnen. Zwar nach dem Einroller, alles nicht so ganz Chico, aber immerhin. Mal gucken, was da passiert. Und am Ende hat man nochmal Trick Williams mit Drew McIntyre. Der war irgendwie an allen Fronten unterwegs. Und Main Event: Randy Orton gegen Solo Sikoa gegen Aleister Black. Das Qualifying-Match für die Chamber. Randy Orton hat es gewonnen. Keine Ahnung, ob man ihn in der Chamber braucht. Ich bin mir da ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, ob ich Randy Orton in der Chamber noch brauche. Also doch, ich bin mir sicher, ich brauche ihn da nicht. Aber gut, Star Appeal lässt ihn reingehen. Ich sehe da also wirklich null Mehrwert, Randy in die Chamber zu packen. Da hätte ich tatsächlich Solo Sikoa lieber gesehen. Vielleicht sogar Aleister Black, wobei ich bei Aleister Black auch ein bisschen zurückhaltend bin. Also, wie gesagt, das mit Solo ist im Moment da, wo es eben immer war, kann er sich noch so gut verkaufen. Ob Randy, wie gesagt, jetzt diesen Sieg braucht, um in die Chamber reinzugehen, um da irgendwie noch ein Mania-Match aufzubauen, weiß ich nicht, so fit Randy für 45 ja auch ist, weiß nicht, Chris, also das ist die Nummer sicher, würde ich sagen, ist dieser Match von Randy, dieses Sieg von Randy Orton. Aber die Tatsache, dass unser SmackDown-Bericht nicht einen Kommentar im Board generiert hat, zeigt, was unsere Board-User auch vom Produkt halten eigentlich. Ja, ja, also ich persönlich glaube auch, dass wir langsam in Gefahr kommen, dass die Elimination Chamber sich ein bisschen kaputt gebuckt hat in den letzten Jahren. So, es hat länger gedauert als bei Wargames. Und sie ist irgendwo gar nicht so schlecht, um... Sie bietet ja für WWE eigentlich so die perfekte Chance, um Plot-Twists einzubauen. Ja. Aber muss sagen, die Randy Orton-Beteiligung in der Elimination Chamber, wenn es um einen Spot um die WWE Championship geht, selbst, weißt du, nichts daran ist irgendwie interessant. Selbst wenn du damit hier rangehst, ja wow, was passiert eigentlich, wenn Orton gewinnt? Ja wow, Randy Orton gegen Drew McIntyre wird auf uns warten. Nicht mal die Fantasy-Booking-Geschichte ist irgendwie interessant. Und nichts gegen Randy Orton, der ist unglaublich fit und hat ja Charisma. Aber es geht halt am Ende doch schon ein bisschen um die Paarung und die passt halt überhaupt nicht. Dann hätte ich dann lieber sogar Orton gegen Cody Rhodes, wenn es Orton sein muss. Wird er nicht, ja. Aber das Prinzip Chamber, es wird nicht weggehen. Dafür ist es wahrscheinlich einfach auch so ein guter Kartenverkaufsding. Wenn du damit vielleicht auch mal außerhalb der USA gehst, kannst du allein mit der Chamber Karten verkaufen. Aber ist auch für mich mittlerweile eine Matchart, die A, die ist viel zu lang und B, nicht mehr zeitgemäß. Ich möchte auch nicht sagen, oh, ich möchte Blut und alles. Aber das, was die Chamber repräsentiert hat damals, war was anderes. Und ich glaube, es passt einfach nicht mehr rein. Und das ist für mich auch so, es nutzt sich übelst ab. Also mein Hype auf Chamber ist sehr, sehr gering tatsächlich. Zumindest mal jetzt. Wer weiß, wer sich da noch reinmogelt. Aber ich weiß nicht, möchtest du Obafemi drin sehen? So, I don't know. Nee, möchte ich nicht. Also Cody muss die Chamber ja gewinnen. Das kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Oder Jacob gewinnt sie. Aber wie willst du dann Cody nur noch reinbucken? Ja. Also Jacob gegen Drew ist jetzt auch nicht das schlechteste Singles-Match für Mania, ehrlich gesagt. Aber was machst du dann? Ja, geil. Oder Orton kostet Cody die Chamber. Dann hast du Cody gegen Orton bei Mania. Das ist auch nicht so der Knaller. Also du meinst ja, kann man machen. Du wartest auf das Match ja eh schon ein bisschen länger. Ja, aber... Also wenn es nach mir geht, machst du Orton gegen Williams. Trick Williams, ganz ehrlich. Gibst ja, Williams stimmt. Da, gibst einen soliden Gegner. Orton hat ein Match bei Mania und hilft einem aufstrebenden Star. Also, die haben ja ein bisschen was auch aufgebaut. Ja, Trick Williams hat sich das Match ja auch angeguckt von ja. Randy. Also dann wird Trick Williams auch in die Chamber gehen in den nächsten Wochen, da können wir von ausgehen. Genau, ja, dort kosten sie sich gegenseitig irgendwie und dann hast du das Match für Mania. Ja, aber wie kriegst du jetzt, also klar, Cody oder Jacob werden die Chamber gewinnen müssen, aber was machst du mit dem, der die Chamber nicht gewinnt, wenn du ein Triple Threat mitmachst? Also alles schreit ja nach Triple Threat im Moment, was du Richtung muss Mania, es auch, muss es. Na, also, aber da musst du sie da eben noch hinbucken. Das wäre natürlich peinlich, wenn du sagst, so, ich habe die Chamber jetzt gewonnen, nachher du bist auch dabei. Ja, geil. Also herzlichen Glückwunsch. Also mal gucken, wie man sich da aus der Booking-Bredouille rausbuckt. Im Zweifel wird es wieder eine ganz faule Kiste, ganz wie man das von WWE kennt. Ja, gucken wir mal. Also ich finde Chamber auch wirklich anstrengend. Also ich finde auch Wargames anstrengend tatsächlich über weite Strecken. Und ja, aber das haben wir die Chamber-Preview noch, dann kommen wir da noch drauf zu sprechen. Genau. Das war auf jeden Fall in der gebotenen Kürze SmackDown und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Puha, also ich muss sagen, ich beneide den Dude nicht, der den Bericht macht. Wir sind bei Monday Night Raw, das ist deutlich kürzer und ob es besser ist, werden wir gemeinsam herausfinden. Und zwar hat die Show ganz süß begonnen, das fand ich ganz witzig. Wir haben CM Punk gesehen und er hatte AJ Lee dabei und hinten kam dann Becky Lynch und hat sich drüber geärgert, dass AJ Lee da ist, hat sie ganz gut gemacht. Becky im Moment in Höchstform, finde ich, denn sie kam auch heraus und hat sich wieder aufgeregt und hat gesagt, ja, also das ist ja unglaublich, wie man sich hier verhält, ich bin hier die Beste, alle sagen das und dann kommt AJ Lee herangehüpft und nimmt mir das Rampenlicht und das geht alles nicht. Und AJ kam auch heraus und hat gesagt, ja, hier, ich bin nur da, um Maxine zu unterstützen. Das Ganze hat sich dann ein bisschen aufgebrauscht und die beiden haben sich dann, ja, Lynch unfreiwillig darauf geeinigt. Die beiden werden bei der Elimination Chamber in Chicago aufeinandertreffen um die Women's Intercontinental Championship. Also das ist auch ein Match, das wir nächste Woche besprechen werden. Hier fand ich Becky sehr, sehr gut und ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wir machen das gleich wie bei SmackDown, gerne dazwischen grätschen. Ja, Becky, ich grätsch mal kurz. Ja, bitte? Becky arbeitet hier unfreiwillig als Face, finde ich. Also, ja. man muss sie, also es gibt auch genug, die da angenervt sind, ne? Habe ich auch ein paar Kommentare gesehen. Ich finde, sie macht das total knuddelig. Man muss sie eigentlich in den Arm nehmen wollen, wenn sie sich so putzig aufregt. Ist schon stark, was sie da immer wieder rausholt aus solchen Sachen. Ja. Ich finde auch, Becky ist gerade wieder in Höchstform. Ja. Und ja, ich glaube, das ist ein großes Match. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie es bis Mania ziehen. Also AJ Lee, würde jetzt nicht sagen, dass sie die beste Promo ist, aber der Name ist im Moment einfach groß genug, weil sie so eine lange Pause hatte und die Fans mögen sie. Und deswegen ist das, glaube ich, eine WrestleMania-würdige Paarung. Ja, da musst du aber irgendwie screwen bei der Chamber. Genau, ja, irgendwie so unfaire Mittel. Oder AJ gewinnt und das Rückmatch gibt es bei Mania. Also wie man es mag. Mhm. Genau, die Usos haben die Tag Team Championship verteidigt gegen Alpha Academy. Genau da gehört Jey Uso hin, meiner Meinung nach. Da haben sich Das hat sich, das passt. Ja, boah, schwieriges Segment. Gut, da müssen wir nicht viel drüber sagen. Liv Morgan und Dominik haben sich ein bisschen lustig gemacht über Stephanie Vaquer. So haben angedeutet, ja, nur heiße Frauen irgendwie stehen auf Dominik und das trifft auf Stephanie nicht zu. Ja, kein gutes Segment. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Man deutet da das Match an zwischen Liv und Stephanie. Man kann sich's gern ansehen. Ich persönlich habe alles dazu gesagt. Auch geil, wenn es dann nicht um den Titel, sondern um Dominik Und geht. Ne? Da Dominik. weißt du auch Bescheid, ne? Meine Güte. Nee, das ist irgendwie. Boah. Aber ja, ich sag's mal so, ich bleibe trotzdem dabei. Liv Morgan ist auch in einer Position, die ich nicht so schlecht finde. Das kann man auf jeden, also das kann man noch retten, aber. Ja, vor allen Dingen, es passt, it suits her. Also es passt ja auch zu ihr. Aber irgendwie, Stephanie sieht bis jetzt, die kann bei solchen Sachen, kann sie nur schlecht aussehen. Es Ja. ist Booking, wo du nichts rausholen kannst als Face. Absolut Wie nichts. soll es genau, selbst wenn sie quasi die, also ohne dass das blöd klingt, selbst wenn sie die englische Sprache perfekt beherrscht, wie willst du da reagieren als Face? Ja. Dass es nicht dämlich rüberkommt. Also. Wenn du mit den Augen rollst, sieht es peinlich aus. Wenn du dich darauf einlässt, sieht es peinlich aus. Wenn du nichts sagst, sieht es peinlich aus. Also bei solchen Sachen können nur die Heels gewinnen. Also das ist Genau, nee, fürchterlich. also kein gutes Segment. Qualifikationsmatch für die Frauen-Elimination Chamber, da geht es, glaube ich, um die Women's World Championship oder was auch immer, keine Ahnung. Guck mal. Oder ein Titelmatch bei Mania, was auch immer, werden wir nächste Woche herausfinden. Rhea Ripley gewinnt gegen Lyra Valkyria. Ich hoffe, ich bin nicht zu nah am Mikrofon, dass die Leute irgendwie das zu laut empfinden. Rhea gewinnt gegen Lyra und Ivy Nile. Schau, das ist zum Beispiel, auch wenn es mir ein bisschen um Lyra wehtut, aber das ist dann so ein Triple Threat Match, wo natürlich die Spannung nicht so groß ist. Du weißt ganz genau, wer gewinnt. Aber es ist niemand da, der geschädigt wird. Ich finde, Lash Legend wurde stark geschädigt durch dieses Triple Threat Match. Ja. Und hier, Ivy Nile spielt keine große Rolle. Lyra ist jetzt im Tag-Team-Bereich, kannst du auch erklären. Und Rhea ist halt wirklich elitär. Und deswegen passt das. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich werde ein paar so kleine Segmente heute ein bisschen überspringen, damit wir. Übrigens geht bei den Mädels auch um Championship-Match bei Mania. Okay, na bitte. Ich bleibe immer noch. Ich habe großes Interesse an den Frauenmatches bei Mania. Die könnten es für mich rausreißen. Also da bleibe ich noch dabei. Wer ist Champion bei den Mädels bei Stephanie SmackDown? und Jade Cargill. Nee, also Jade muss den Titel aber schleunigst vor Mania Shit, du hast loswerden. recht. Aber das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Jade wird als Champion zu Mania gehen. Ja. Ja gut, damit hast du mich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, hurra! Also Liv gegen Stephanie kann wrestlerisch vielleicht was werden, aber Ja. muss nicht. Und Jade gegen wen auch immer kann auch nicht doll werden. Also oder kann Ah. nicht doll werden. Also Ja. da gruselt es mir ein bisschen tatsächlich. Ich weiß nicht warum, ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass wir Rhea gegen Io bekommen und deswegen habe ich mich die ganze Zeit so drauf gefreut, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was ist denn mit unserer Bianca Belair? Ist Ich da habe, nicht ein Comeback irgendwie am Start? um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was mit der los ist. Weil pack die in die Chamber. Das wäre noch das Einzige, was mich interessieren könnte in Bezug auf Jade Oh Cargill. ja, vielleicht lässt du einen Überraschungsplatz frei, diesen übernimmt Bianca und Bianca gegen Jade, weil du hast eine Vergangenheit. Und vor allen Dingen wird die auch wrestlerisch was rausholen können. Ja. Nicht zwingend müssen, aber können. Ich gehe mal kurz Bianca Belair Update. Ah, da hat eine Seite Wrestling-Infos Bericht zu möglicher Mania-Rolle von Bianca Belair geschrieben. Ach so, das habe ich deswegen nicht gelesen, weil da was von Finn Balor Titelmatch stand. Das interessiert mich dann nicht. So, Bianca Belair in irgendeiner Form bei WrestleMania einzubinden. Konkrete Details, ob sie für ein Match zurückkehren oder auf andere Weise konnten nicht und so weiter. Was ist denn hier? Body Slam ist die Quelle, bestätigte diese Information, wies jedoch darauf hin, dass Belairs Genesung als schwierig mit zahlreichen Komplikationen. Okay, dann wird sie ein Comeback machen. Wenn du es so medial streust, dass es schwierig ist, dann spricht sehr viel dafür, dass es ein Comeback gibt. Ja, schauen wir mal. Aber das wäre was. Aber wie? Dann kann sie die Chamber nicht gewinnen. Dann musst du es anders machen. Ja gut, die Opportunities, wie Triple H sagen würde, die sind dann auch nur noch eine Rarität nach der Chamber. weil dann läuft ja offiziell die Road, da müssen sie ein bisschen die Storylines anheizen, hoffentlich. Ja, aber gut, wir werden sehen. Surprise Comeback, wenn überhaupt, aber für die Chamber wird es eng bei Mania. Wäre schon, müssen wir mal gucken, was man macht. Muss es fast werden. Das ist ja das Einzige, was, glaube ich, so ein bisschen Feuer reinbringen würde. Ja, also das nächste Segment, ja, also ich möchte gar nicht viel dazu sagen, CM Punk im absoluten WWE-Modus. Finn Balor hat sich ein Titelmatch erarbeitet, in dem er gesagt hat, ja, also irgendwie, ich bin da zu spät gekommen beim Rumble, ich werde mich jetzt nicht nochmal verarschen lassen. Und Punk hat es dann erzwungen, hat dann gesagt, ja, Michael Cole, die Frage aller Fragen, ja, ist ja unglaublich, du wirst ja dein Match gegen Roman Reigns aufs Spiel setzen gegen Finn Balor, wieso machst du das? Und er so, ah, ich bin ein Fighting Champion, Michael Cole. Also das ist, da fällt denen nicht viel ein. Also ich könnte mich bewerben bei WWE, ich habe auch solche Ideen kann ich Triple H da auch hinwerfen und dann bin ich bei Unreal zu sehen und alle feiern mich. Ja, du bist ja schon als Influencer bei WWE in der ersten Reihe bei WrestleMania zu sehen. Stimmt. Also du willst aber ja überall mittlerweile ja, ich bin's. Ja, aber, die Gier ist ein Hund. Chefbooker, Chef-YouTuber, nicht schlecht. Bald wirst du Rocky im Board of Directors ab, dann machst du auch Filme. Ich denke auch, so muss das gehen. Das ist schon ein guter Plan. Und dann kannst du wie Bugs Bunny beim Super Bowl auftreten. Also in einer Halbzeitshow. Das ist auch nicht schlecht. Stimmt, ja, der war ja, stimmt, der hat ja aufgetreten. Ist krass, ne? Also mehr Olymp geht nicht eigentlich. Ja, da waren alle angefressen wieder, weil es auf Spanisch war, herrlich. Und Green Day haben als Opener American Idiot gespielt, auch nicht schlecht, also muss man auch erstmal bringen. Ah, herrlich, ja. Muss sagen, ey, meine Gier kennt keine Grenzen, ja. Ja, Spooking ist aber auch mega. Genau, deswegen Finn Balor gegen CM Punk bei der Elimination Chamber. Endlich mal ein Fighting Champion, auch ein Match, was wir lange nicht hatten, also das kann nur geil werden. Ja, die Fans werden auf jeden Fall heiß sein, Chicago ist ja bekannt dafür, ja. Deswegen gibt es da nicht viel zu sagen. Maxine Dupri gegen Natty hat man aufgebaut, um AJ Lee da den Save machen zu lassen. Becky hat sie von hinten angegriffen. Business as usual. Javon Evans hat sich eigentlich, eigentlich musst du Punk langsam mal ausbuhen. Also das geht jetzt so nicht mehr. Also ich grübel da gerade die ganze Zeit. Sorry, du bist schon beim nächsten Match. Eigentlich musst du Punk echt langsam ausbuhen. Das ist ja nicht mehr zu ertragen. Also fällt mir jetzt gerade so auf. Also diese Saudi-Scheiße jetzt, solche dusseligen Promos. Also meine Güte. Also ich finde die Promos im Moment nicht gut von ihm. Nee, also, sind sie auch nicht. Das ist alles, also unabhängig vom Herumgeheuchle, was schon ein großes Thema ist. Und es wird ihm scheißegal sein. Der wird uns allen sagen, ja, ich bin hier, um Geld zu machen. Aber meine Güte, der Punk vor 10 Jahren würde ihm ins Gesicht spucken bei solchen Promos. Denn der dort im Stone Cold T-Shirt an der Entrance-Rampe gesessen ist, hat genau das hier bemängelt. Ja? Einfallslose, kreativlose Kack-Promos. Ja? Deswegen. Und wir sind da hoffentlich auch glaubwürdig, weil bei Brock gibt es auch genug zu diskutieren und wir konzentrieren uns ja auch, was die Shows angeht, auf Brocks Performance in den Shows. Und da haben wir relativ wenig zu meckern, weil das einfach Brock as Brock ist. Und Punk ist mittlerweile, ja, Company-Man-Punk. Deswegen, also bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht, weil wir uns auf Punk eingeschossen haben, sondern weil er einfach wirklich eine Parodie seiner selbst ist. Absolut. Aber ich hoffe, ich denke, das war eh klar. Also, ja, ich hoffe auch. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Aber ich glaube, diese CM Punk-Promo, ich meine, ich will sie gar nicht so lange besprechen, aber sie ist irgendwie so ein absolutes Paradebeispiel für unsere 45 Minuten Anfangsgeschichte. Absolut. Und weißt du, es gibt, glaube ich, auch einen Kommentar bei YouTube, auf den ich eingehen werde, der ein bisschen bemängelt, dass wir zu negativ sind und dies und das. Niemand kann mir erklären, dass das hier irgendwie was Neues ist. Außer du schaust zum ersten Mal WWE, dann wird dich die Promo vielleicht begeistern, wenn du das Kayfabe noch und alles, weißt du, wenn du noch nicht ganz es durchblickst, in Anführungszeichen. Weil er nimmt ja Emotionen mit, okay. Und die Fans lieben sein Entrance-Theme, was wahrscheinlich auch ein großer Grund ist, dass er so schnell nicht ausgebuht wird. Aber das hier ist für mich eine absolute Katastrophe für eine Road to WrestleMania, weil du einen Finn Balor hinwirfst, der ungefähr ein Matchergebnis von 0 zu 60 hat und absolut langweilig und belanglos und wie altes Brot rüberkommt. Und dann kommt ein Punk und sagt, hahaha, schaut mich an, ich bin ein Fighting Champion, ich werde gegen Finn Balor antreten, der vor 2 Jahren das letzte große Match gewonnen hat. Kann auch gegen uns antreten, ja. Theoretisch. Also deswegen erklärt es mir gerne, warum das hier irgendwie so gut sein sollte. Es ist nicht gut. Aber auf den YouTube-Kommentar würde ich auch gerne nachher noch eingehen. Den habe ich auch. Genau. Javon Evans und Chad Gable, der Original El Grande Americano, haben sich gegen die Los Americanos durchgesetzt. Ich habe das sogar gesehen, das ist eigentlich ein ganz witziges Match gewesen. Aber auch hier, Mist, jetzt wird natürlich wieder die Negativität vorgreifen. Es gab einen coolen Spot grundsätzlich, wo Javon Evans dem blauen Americano, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wer welcher ist, der springt in die Mitte, wo niemand ist, der blaue Americano, und sorgt natürlich dafür, dass Javon Evans in einen wunderschönen Cutter verpassen kann. Sieht insane aus, super visual, nur wohin springt denn der blaue Americano? Das ist total unlogisch. Und deswegen, aber das ist ähnlich wie Sol Rukas Finisher, da bin ich, glaube ich, zu streng, weil es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Spot gewesen. Vor allem, weil er einfach perfekt geklappt hat. Aber da können wir, wenn wir bei den Finishern anfangen, ja, also beim Cody-Cutter mache ich einfach einen Schritt zur Seite und er packt sich aufs Maul. Also ja. Das ist sowieso so eine Sache für sich mit den Finishern. Auch, aber das geht auch ligaübergreifend. Also auch Naitos Finisher, da, was der da für Verrenkung machen musste immer. Also das ist, aber ich weiß schon, was du meinst. Klar, Logo. Genau, aber da will ich jetzt nicht sagen, dass es daran scheitert beim Produkt. Nein. Das sind Visuals, das ist gut, das kannst du gut vermarkten, verkaufen, das wird jeder bei Social Media weiterleiten, retweeten, was auch immer. Das ist vollkommen genau. In Ordnung, verstehe ich auch. Und Main Event, Qualifikationsmatch für die Chamber, da konnte sich LA Knight durchsetzen gegen Penta und Austin Fury. Wir wissen ja leider auch mittlerweile, dass Bron Breakker sich bei seinem Zorn-Spot letzte Woche ernsthaft verletzt hat und ja im blödesten Fall WrestleMania verpasst. Ist natürlich super bitter. Und man hat hier aber trotzdem den maskierten Mann herausgeholt, der Austin Fury das Match gekostet hat. Ich glaube, wir haben genug über Vision gesagt. Irgendwo freut es mich für LA Knight, aber eine Chamber, wo LA Knight und Randy Orton schon drin sind, haut mich nicht vom Hocker, Leute. Muss ich ehrlich so sagen. Ich kann hier niemandem was vormachen. Das ist im Moment keine Chamber, die mich anmacht. Aber ja, das war Raw. Ich glaube, profitiert einfach nur dadurch, dass es kürzer ist im Moment. Ja, also wird man wohl so sagen müssen. Zumal, wie du ja auch angesprochen hast, die Tatsache, dass sich Bron Breakker jetzt bei seinem Raw-Segment legit verletzt, ist so in your face passend zu einer ganzen Situation. Also, boah, also der hat wirklich ja das Unglück gepachtet im Moment, der gute Breakker. Und es passt auch zur Vision selbst. Die sind meine Güte. Also, ich weiß, jetzt mal ohne Scherz, ich weiß nicht, ob Theory irgendwas gewonnen hat, seit er wieder da ist. Keine Ahnung. Also ich glaube fast nicht. Oder hat er ein Match gewonnen? Ich weiß es gar nicht. Aber es passt irgendwie. Auch unser Thumbnail hier, das da unter dem Bericht ist. Ja, gut, gucken wir mal. Also auch, da war ja ein maskierter Mensch jetzt wieder. Was, wer wird das wohl? Bla, gibt es ja auch interessante Spekulationen. Interessieren tut es keinen. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, das war unser Rückblick auf die Weeklies. Wir werden bestimmt, vielleicht wird der eine oder andere sagen, boah, diesmal wart ihr aber ganz besonders kritisch. Aber wir haben es ja versucht, im Vorfeld so ein bisschen zu erklären, warum das so ist. Wir haben ja auch ein paar lobende Worte gefunden. Ja, für Becky haben wir uns durchaus lobenswert, oder gegenüber Becky haben wir uns sehr lobenswert gezeigt. Die Amerikanos machen immer ihr Ding. Da gibt es auch nichts zu sagen. Und ja, Punk hat auch eine super Promo gehalten. Also es geht ja. Also es ist ja alles in Ordnung. Ja, damit würde ich sagen, Chris, können wir ja unser Q&A bzw. Pin or Kickout Segment starten. Das wollten wir heute sowieso etwas ausführlicher machen. Und ich habe tatsächlich von wegen Leute, die wir vergessen haben, DDP81 wollen wir jetzt erstmal zu Wort kommen lassen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das Pin or Kickout oder nur Q&A ist. Ich fange mal an. Erstens, der Unbekannter in Anführungszeichen gesetzt, der Breakker am Anfang abgefertigt hat, also Rumble, es wird ja ganz klar Seth gewesen sein sollen, in Anführungszeichen. Es wäre aber doch eine kurzfristig interessante Übergangsstoryline, wenn sich herausstellen würde, dass der Täter Adam Pearce war. Darüber haben wir, glaube ich, sogar gesprochen schon. Deswegen können wir das, glaube ich, abhaken. Wir haben ja schon Adam Pearce und In-Ring-Comeback, man weiß es nicht genau. Grayson Waller wird auch gemunkelt tatsächlich teilweise. Also da ist zu wenig Impact. Ja, gar kein Impact. Oder wenig Impact. Wobei Grayson Waller gegen Theory gehört zu den Matches, die ich tatsächlich eher sehen würde als manch anderes Match bei WrestleMania, weil es, glaube ich, lustig wird und auch gut wird. Ne? Also Waller hätte, also für das kannst du, was ich für Saturday Night's Main Event machen. Ja, oder TLC oder so, gibt's ja gar nicht mehr, aber sowas. Ja, die Amerikanos waren ja beide im Rumble. Gable hat anscheinend in der Zwischenzeit das gleiche Fitnessstudio wie Pack genutzt. Jetzt gibt es im Männer Rumble ja doch einige unwichtige Teilnehmer. Wäre es nicht cooler bzw. witziger gewesen, wenn Gable und Ludwig Kaiser mit ihren normalen Gimmicks auch dabei gewesen wären? Quasi, ach so, doppelte Teilnahme, so wie Mick Foley, der war, glaube ich, ja dreimal im Ring dabei. Ja, weiß ich nicht. Also hätte den Rumble jetzt bestimmt nicht schlechter gemacht, ehrlich gesagt. Da hättest du ein, zwei rausnehmen müssen. Aber ob die gefehlt hätten, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Andererseits, du hättest schon ein bisschen was umschreiben müssen, ne? Ja, ich finde die Idee ganz süß. Ich finde, man könnte sie generell ein bisschen einsetzen in der Road. Also, dass die beiden auch mal ohne Americano-Outfit auftauchen, einfach um da einen Witz draus zu machen. Das hat ja Gable am Anfang wirklich wunderbar gemacht. Zumal Gable ja eh Gold ist. Mhm. Also Gable würde ich am liebsten öfter als Gable sehen. Also ich hoffe, die kriegen ein bisschen On-Air-Time, dass man das ein bisschen aufbaut für Mania. Also dass auch Gable zum neuen Americano geht und sagt, hey, was ist hier eigentlich passiert in der Zwischenzeit? Und er sagt, ich weiß ganz genau, was für ein Spiel du spielst und dies und das. Ja. Und Ludwig Kaiser auch mal als echt. Genau, und in der nächsten Woche kommt Ludwig Kaiser als Ludwig Kaiser und spricht mit dem Original El Grande Americano. Also kannst du wirklich coole Segmente machen. Wobei ich gespannt bin, ich glaube, drei Viertel der Amis wissen nicht, dass El Grande Americano Ludwig Kaiser ist. Also Bei Chad Gable weiß es irgendwie jeder und ich glaube, bei Ludwig Kaiser wissen es die. Aber ich finde die Idee gut, also das wäre auch lustig. Also die beiden können ja auch lustig, können sie richtig gut und vor allen Dingen können sie auch im Ring gut. Das wäre ein geiles Match. Ich habe auch kein Problem, dass du auf der Mania-Card Tag 1 Ludwig Kaiser gegen Chad Gable und Tag 2 El Grande Americano gegen El Grande Americano ansetzt. Oh, das wäre witzig. Das wäre auch cool. Oh, ne? Das wäre cool, ja. Ist mir gerade so gekommen, die Idee, aber Da kannst du auch geile, richtig geile Matches machen. Die können ja auch verschiedene Stile dann und so weiter. Oh, boah, Alter, da würde ich Triple H wirklich ein Chapeau, wenn sie das durchziehen, weil das wäre wirklich witzig und genial. Ja, das wäre auch einzigartig. Deswegen wird es auch nicht kommen. Also, wahrscheinlich nicht, muss man leider sagen. Aber je länger ich drüber nachdenke, gut, also ich werde auch nicht der Erste gewesen, der diese Idee hat, bestimmt, aber ich finde die auch geil, ohne mich jetzt loben zu wollen. Ist mir gut eingefallen, die Idee. Weil da kannst du richtig, auch wrestlerisch richtig was draus machen. Du kannst wrestlerisch was draus machen und du kannst Storytelling was draus machen. Und es wird die heißeste Story der ganzen Road sein, glaube ich. Wow. Die beiden sind auch einfach zu gut in jeder Hinsicht. Ja, du kannst auch so zwei Fäden draus machen. Ja, ja, natürlich. Ja. Ah, du kannst sie auch miteinander verstricken, dann wieder auseinanderziehen und so. Also das kann man schon machen. Am besten so beide haben so schizophren oder so. Gespaltene Persönlichkeiten kannst du auch noch reinbasteln und so. Und dann kommt irgendwie noch die Spinne vom Winzer, die psychisch da alle Fäden zieht und eine Hand gebärt. Man muss gucken, was man da noch alles machen kann. Ja, Sammy hätte den Gunther-Spot als Nummer 30 bekommen sollen und am Ende vor seinem Publikum den Rumble gewinnen, um weiter den Titel zu machen. Hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt tatsächlich. Also. Nee, ich hätte es nicht gemacht. Also. Und ist auch zu hoch in der Card für ihn, glaube ich. Also, das wäre mit seinem Underdog-Gimmick nicht so richtig passend, glaube ich. Also, ich mache jetzt nicht Klick bei mir, die Idee. Ich verstehe es, kann man sicherlich auch machen, aber ich glaube, dafür ist Sammy auch außerhalb von Saudi-Arabien einen Tick zu kalt, als dass er da Richtung Mania in dieser Rolle gehen könnte. Wichtigster Punkt. Brock hätte sich draußen Jey Uso packen sollen, nachdem dieser 2 Minuten lang immer noch mit seiner Entrance fertig war und aus dem Stadion zuplext. Ja, oder hätte natürlich Brock die Show geklaut. Noch mehr als er. Das wäre natürlich geil. Brock wird eliminiert, random von, von Cody und ist danach erbost und suplext Jay weg. Also das wäre geil gewesen. Das hätte ich gekauft. Ah, ich hoffe, dass Jay es nicht in die Chamber schafft und mitten im Match wieder yeetet. Dann kannst du mich einsperren. Dann vielleicht kommt er einfach so raus und yeetet um die Chamber herum. Das ist nicht mal, das ist sogar, dieses Szenario findet eher statt als dein tolles Szenario mit Grande Americanos. Also, das glaube ich auch. Das andere ist ja, das ist ja innovativ. Also das Ganze von WWE. Nicht. Es wird vielleicht auch manche überfordern. Wer ist denn jetzt wer? man weiß es. Ja, das war also DDP 81, auch eine treue Seele. Und wir haben ein Lob von Pate Rico bekommen, Chris. Wir seien einfach das perfekte Paar. Also, ja gut, das wissen wir ja. Das ja. Ja, das war's. Das war's vom Board. Mal gucken, wie viel Chris heute unterschlägt auf YouTube. So, ich habe ihn da direkt. Pin oder Kickout Versuch Nummer 4. Pasi Hasi der Vierte. Und er ist ein bisschen frech. Jetzt weiß ich, warum ich ihn da ignoriert habe. Und zwar, das erste ist nicht frech. Die Main-Event-Szene bei All Elite Wrestling ist besser, frischer und tiefer als bei der WWE. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, leider. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber was man so aus dem Off mitbekommt, könnte es so sein, aber das ist wirklich also nur dahin gesagt und wir wurden ja schon diverse Male kritisiert, wenn wir einfach was dahin sagen. Deswegen müssen wir sagen, wir können es leider nicht sagen. Genau, nee, deswegen halten wir uns da ein bisschen raus. Aber das nächste ist sehr frech, Pasi Hasi. Arsenal wird dieses auch leider keinen großen Titel holen, also das ist super frech. Also Kickout. Die holen beides. Sind sie noch bei 2 oder bei 3? Ja, stand jetzt 3. Ja, ne? Aber im Pokalfinale sagst du ja, gewinnen sie gegen City. Genau. Ich sag, also es fühlt sich nach Arsenal tatsächlich an, muss ich auch sagen. Aber ich sag auch, dass das Hannover irgendwie sich nach Aufstieg anfühlt dieses Jahr, also in der zweiten Liga. Mein Gefühl muss nichts heißen. Aber ich habe auch letztes Jahr gefühlt, dass HSV aufsteigt. Also eigentlich habe ich schon mit dem Gefühl jetzt nicht so falsch gelegen. Deswegen bin ich auch bei Kickout. Vielen Dank, ja. Deswegen viele liebe Grüße, Pasi Hasi. Und ich hoffe, alles ist gut. Es war YouTubes Schuld. Day 24 Walker fand die Promo von Roman Reigns stark. Eine der besten, die er seit Jahren abgeliefert hat. Ja, da waren wir auch nicht ganz einig, du und ich. Von daher, genau, ja. Hat keine Frage. Jose Jack Mourinho, ich muss sagen, ich weiß nicht, was genau das heißt. Mir ist spontan sowas eingefallen wie Top One. Man sucht sich einen Wrestler aus und gibt die aktuell größte positive oder negative Eigenschaft oder Umstände preis. Er hat auch ein Beispiel mit LA Knight. LA Knight ist gleich das eine große, was positiv oder negativ ist, aktuell für einen selbst. Hä? Achso, zum Beispiel für mich hat LA Knight eine große negative Top One, dass er sich den Arsch aufreißt und von Triple H kurz bevor er etwas gewinnt, fallen gelassen wird. Ja, also ich glaube, das ist sowas wie eine Idee für ein Spiel, dass man einen Superstar hernimmt und etwas Großes, Positives oder Negatives über ihn preisgibt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, müssen wir nochmal wirken lassen, beziehungsweise wir bitten um Konkretisierung. Wir sind ja immer so ein bisschen auch nicht die Hellsten. Genau. Deswegen muss man oft bei uns das ein- oder zweimal schreiben, bis wir irgendwas verstehen. Ich habe es auch nicht so 100% verstanden. Erklär es uns, als wären wir so 7-Jährige. Genau, dann triffst du es auch. Y2J2K24, LA Knight bekommt Pops ohne Ende und ist gut im Ring. Jay bekommt Pops und das war's. Warum ist LA Knight nicht im Champion-Spot, wo Jay war? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, Jay war noch ein Tick mehr over eine Zeit lang als LA Knight. Bei Jay ging es irgendwie immer einen Tick nach oben. Und bei LA Knight war es heiß, dann kühlte es sich ab und jetzt kommt er wieder. Also schon seit längerem ist er wieder ganz, ganz heiß, das stimmt. Aber deswegen ist im Kern da was dran an der Aussage, finde ich. Und ich habe nur die Antwort, dass es jedenfalls auf offizieller Ebene wohl bei Jay als heißer wahrgenommen wurde als bei LA Knight. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Ja, vielleicht ist auch der Hintergrund der Familie, der ihn ein bisschen mehr ausgeholfen hat, ohne das jetzt verifizieren zu können. Ja, Rikishi hat ja auch laut rumgeheult. Ja, stimmt. Gut, Rikishi, wenn es nach ihm geht. Das wird auch jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor gewesen. Genau, nee, also, ja. Für mich ist LA Knight leider, Cold as fuck. Also ich bin ziemlich raus beim LA Knight Hype. Aber ich war mal auf dem Zug drauf. Der ist aber over. Das ist schon richtig. Das ist krass, wie immer noch, wie over der immer noch ist. Das stimmt schon. Ja. Hat mich auch gewundert. Jungle Juice hat mehrere Fragen, aber ich bild's mir ein, dass wir schon ein paar davon mal hatten. Dann sortier doch einfach. Deswegen, ich glaube, ich gehe das einfach so. Ja, genau, das hatten wir mit dem kreativen Einfluss der Wrestler. Oh, das finde ich nicht so schlecht vielleicht. Das heutige Publikum weiß einfach zu viel, um noch klassisch emotional manipuliert zu werden. Boah, da kann man viel drüber sagen. Also ich sag Kick-Out, weil es das Publikum in dem Sinne nicht gibt. Das Publikum ist unglaublich facettenreich, glaube ich. Und es sind auch heute noch so viele Marks dabei, dass mir die Kinnlade runtergeht, wenn man das teilweise sieht. Dann gibt es einen Teil, der ist zwar, weiß natürlich alles, oh, es ist nicht echt, gut, das weiß mittlerweile hoffentlich dann auch jeder, aber die wollen auch gar nicht tiefer hinter die Kulissen gucken. Die wollen einfach dieses Entertain me at all costs, so nach dem Motto. Und costs, ja. Und die wissen genug, um genau zu wissen, dass sie nicht mehr wissen wollen und einfach auf diesem Level das Produkt genießen. Und die wollen sich auch manipulieren lassen, um diesen Entertainment-Faktor zu haben. Also ich glaube, manche sind einfach blöd, manche sind schlau genug und wissen, was Phase ist, wollen es aber gar nicht wissen, um sich so ein bisschen die Zauberei zu erhalten. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die ist, glaube ich, sehr, sehr groß, die auf dieser Smart-Mark-Ebene, mal mehr, mal weniger smarkig, die durchschauen das und da wird wieder differenziert, die durchschauen das und lassen sich trotzdem drauf ein und machen mit, oder die durchschauen das und machen so auf Nerd-Ebene und Worst Show Ever Shirt haben die an. So, deswegen glaube ich, aufgrund dieser Facettenreichheit kann man diese Frage nicht pauschal mit Pin or Kick-Out beantworten, dass es eben jetzt nicht mehr sich so einfach worken lässt. Deswegen muss ich eher zu Kick-Out gehen, weil es keine pauschale Antwort gibt. Also Kick-Out eher. Und das macht es, glaube ich, auch schwer zu booken tatsächlich. Andererseits, ich glaube, so bestimmte Faszinationseffekte, da bist du nie gegen gefeit. Also Chris und ich sind ja nun bei WWE schon Kummer gewöhnt, in Anführungszeichen. Trotzdem klicken bei uns viele Sachen immer noch. Also das vor 2 Jahren mit Dwayne Johnson hat geklickt. Kit Wilson hat bei uns einen gewissen Klickfaktor ausgelöst, wo wir genau wissen, was da Phase AJ ist. AJ gegen Gunther. Hätten wir nie mit gerechnet, dass da irgendwas passiert. Manchmal capturen uns Momente und da ist es dann wieder völlig egal. Und das mit Styles gegen Gunther hat nichts mit Manipulieren zu tun. Das war die reine Klasse im Ring, wo dann Emotionen durch einen Megakampf hervorgerufen worden. Wohlgemerkt, auch bei mir. Und ich finde Gunther kalt und AJ seit Jahren kalt. Und das in diesem Match, gut, da war auch dieses Retirement-Ding, das hat mit reingespielt tatsächlich, aber dass die das da so rauskriegen, also da kannst du, glaube ich, 100 Jahre Wrestling geguckt haben und diese Momente wird es immer wieder geben. Die werden weniger, glaube ich, aber die wird es geben. Und das hat auch nichts mit worken lassen oder nicht worken lassen zu tun, weil das macht ja Wrestling dann auch aus. Es wird weniger, weil man ein bisschen abgestumpfter wird, je mehr man sich damit auseinandersetzt, aber es wird immer diese Momente geben. Vielleicht ist es weniger, dass das Publikum smarter geworden ist, sondern einfach, dass man zu viel und zu lange Wrestling geguckt hat, was dann eher der Faktor ist. Ja, das war jetzt viel zu lange Antwort. Meine Kurzantwort wäre Kick-Out. Nee, gut zusammengefasst, beziehungsweise beschrieben. Realismus im Wrestling ist eine Illusion, die man nicht mehr anstreben sollte. Dann mach du mal, ich habe eben zu viel gelabert. Ich bin bei Kick-Out, ich bin doch sehr fasziniert davon, wenn es dann wenn sie ein bisschen realistischere Sachen in Match einbringen. Habe ich ja schon gesagt, dieser Sol Ruka-Finisher und dieser Cutter von Javon Evans, das ist irgendwie nicht so für mich, da hätte ich ein bisschen. Es muss zumindest einen Grund geben, dass der blaue Americano einfach in die Mitte des Ringes springt. Da war einfach niemand. Deswegen, also ich muss, wie gesagt, nochmal Timothy Thatcher und Ciampa bei NXT bis heute, das war wirklich fantastisch. Und ich glaube, deswegen mag ich auch irgendwie Brock, weil er einfach so aggressiv und echt wirkt im Ring. Das, wo ich mir dachte, Alter, wie er auch Dragunov angeschrien hat im Ring und ihn einfach rauspurzelt. Ich kann mir vorstellen, dass es so läuft. Also deswegen, bin ich bei Kickout. Ich auch, wobei ich es sehr gerne mag, wenn so klassische Heels oder klassische Charaktere kommen. Also Kit Wilson ist ein super Beispiel. Ne? Das ist überzeichnet, das ist nicht mehr realistisch, hat einen realistischen Kern, aber geht darüber deutlich hinaus. Das habe ich zum Beispiel lieber from time to time, als was ich sowas wie Rollins, der oder Worker, die einfach so tun, als wären sie realistisch und dabei einfach nur langweilig sind. Da war früher die Ära, die wrestlerisch deutlich schlechter war, war dann auch natürlich auch, konnte man auch nicht die Bohnen ernst nehmen, wenn da irgendwie ein Tech-Team die Killer Bees sich nannte und wie zwei Bienen gekleidet war. Ja? Da fällt ja auch nichts mehr zu ein. Aber ja, was ich oder Natural Disasters, der eine heißt Earthquake, der andere Typhoon. Also da fällt ja auch nicht mehr viel zu ein. Trotzdem war das irgendwie, ich fand es lustig tatsächlich. Und diese überzeichnete Phase, die Attitude-Ära war ja auf ihre Weise auch krank überzeichnet und trotzdem wieder fast normal. Aber ich mag dieses Überzeichnete. Und da, finde ich, kann man gerne weg vom Realistischen. Aber im Ring bin ich vollkommen bei dir. Da hätte ich es dann tatsächlich auch gerne ein bisschen so real fight mäßig und nicht nur dieses, wie das, der hüpft jemand in die Mitte einfach so und damit man irgendwie einen schönen Finisher oder einen Move zeigen kann, um des Moves, wenn es was spektakulär ist, da habe ich genau wie du tatsächlich Probleme. Genau. Aber ja, ich muss sagen, ich bin ähnlich so. Ich habe ja auch so gesagt, ich hätte irgendwie nicht so, ich bin auch ein bisschen, ich hungere nach Gimmicks, nach guten. Und da bin ich absolut nicht abgeneigt, aber in Ring muss ich sagen, es ist mir gerade wirklich so ein bisschen wie ein Zirkus, sehr einstudiert und das ein Quadrat hier, ein Salto dort und ein Kata da, ja, habe ich schon, glaube ich, genug dazu gesagt. Ich glaube, den Rest haben wir tatsächlich von den Fragen schon mal gehabt, deswegen würde ich weitergehen und zwar, Horst Pansen, danke für den Hate-Content. Ich versuche mich von Reviewern fernzuhalten, weil sie alles schlecht reden. Ihr hättet damals die Attitude-Ära so schlecht geredet. Titel sind heiße Kartoffel, zu viel Blut, zu viel Sex, schlechte TV-Matches und so weiter. Heute ist alles anders und wird auch kritisiert. Dann schaut euch doch die tollen, nicht vorhandenen Storylines in Japan an. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe ja gesagt, ich will was dazu sagen. Jetzt, wo ich es gerade nochmal von dir vorgelesen bekomme, habe ich eigentlich gar keinen Bock dazu, was zu sagen. Ja, man kann es auch stehen lassen, ist fair enough. Ja, genau, wir lassen das so stehen. Also ich fühle mich jetzt nicht befleißigt, da was zu sagen. Nee, besser ist es. Besser ist es. Dr. Blue Jules, das sind natürlich, das sind Wrestling-Fragen, da könnte Jim Cornette hier stehen und könnte es nicht beantworten. Hätte WCW überleben können, wenn bestimmte Booking-Entscheidungen anders gefallen wären? Oh Gott, kurze oh Gott, Antwort, also ja. Da kannst du ganze Doktorarbeiten drüber schreiben. Also vom Booking her safe. Da gab es aber noch ganz andere Sachen, die eine Rolle gespielt haben. Wenn du Alex Wright fragst, der hat sich dazu sehr deutlich positioniert bei uns, bei dem Be Right Podcast. Der hat deutlich gesagt, alles wäre anders gewesen, wenn Vince Russo nicht dazugekommen wäre. Da haben auch noch ganz andere Sachen eine Rolle gespielt. Denn die Einschaltquoten waren gar nicht mal so scheiße, tatsächlich. Das ist eine Frage, das ist viel zu pauschal. Ich würde aber tendenziell, nee, ich kann es nicht beantworten. Müsste man ganz tief nochmal rein. Die Tatsache, dass bei WCW viel falsch gelaufen ist, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist vollkommen klar. Aber da gab es noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Ich tendiere eher auch zu der Antwort von Chris, möchte sie aber im Großen und Ganzen schuldig bleiben, weil da kamen so viele Sachen kamen da noch zusammen. Ja, es ist einfach zu viel. Auch das Nächste, glaube ich, können wir hier, das ist unmöglich. Inwiefern hat der Montreal Screwjob die Wrestling-Welt langfristig verändert? Gar nicht, da habe ich eine Antwort, gar nicht. Ich glaube nicht, dass das auch nur irgendwas verändert hat. Gar nichts. Denn nach diesem Screwjob, wo alle medial erschüttert waren, kurz danach ging die Attitude-Ära los und WWE wurde größer, als sie jemals war. Und Vince hat sich sogar noch selbst als den bösen Mr. McMahon inszeniert und das Ding ging durch die Decke. Nichts hat sich da getan. Nichts. Stimmt, fair enough. Ich habe auch da, glaube ich, zu viel hineininterpretiert. Aber ja, ich glaube, ich bin gespannt, wie ich das empfunden hätte, hätte ich es damals auch wirklich erlebt. Im Nachhinein bekommst du diesen Screwjob so oft durch irgendwelche Dokus oder Interviews nochmal reingespült. Jeder hat eine neue Meinung einfach und ja, deswegen für mich sehr schwierig, dann eine Antwort zu präsentieren. Also stell dir mal vor, es hätte diesen Vince McMahon-Sex-Skandal nicht gegeben. Dann würdest du heute über den Initiator des Montreal Screwjobs als den Gott des Wrestlings reden und Bret Hart als den freudlosen Grumbler aus dem Off. Ja, ja, stimmt. Und das sagt auch schon was. Ich muss auch sagen, in den tiefen Ecken des Internets gibt es noch immer viele, die Vince McMahon sexualisieren. Also da ändert auch diese Geschichte rundherum nicht. Also das ist eben ziemlich insane. Gegrüßt sei Mr. Meister Proper. Chris Pieper grüße an meine WWE-Kritiker Nummer 1. Kritiker, das finde ich ein schönes Wort. Ja, der hat auch ein paar Fragen. Und zwar: Pin oder Kickout? Bei WrestleMania 42 sehen wir ein Leitermatch aller Frauen-Tag-Teams um die Tag-Team-Championships. I guess. Pin. Ja, warum nicht? Die Frauen hatten, glaube ich, bei Mania noch kein Leitermatch, bilde ich mir ein. Und die Division ist ja nur auch nicht die schlechteste. Also man hat ja viel gemacht bei den Mädels im Tag-Bereich. Ja, ja, ja. Oh, das haben wir letzte Woche, glaube ich, besprochen. WWE sollte promostarke Superstars nach ihrer Karriere als Manager einsetzen. Ja, so ähnlich. Ne? Wir haben ja gesagt, gute Manager und Valets sind echt wichtig und bei WWE eigentlich unterrepräsentiert. Ich glaube, das war unser Konsens. Mhm. Division hat nach dem Ausscheiden von Seth Rollins an Strahlkraft verloren. Logan Paul und Bronson Reed bringen das Stable aktuell gar nichts. Warum versuchen sie nicht wie Evolution damals alle Titel an sich zu reißen? Also Pin und Kickout zugleich. Denn klar, sie haben an Strahlkraft verloren. Aber erst seitdem Logan Paul und der Selfie-Man dazugekommen sind. Ich bleibe immer noch dabei. Wenn es Bron Breakker und, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Bronson Reed, genau, und Heyman gewesen wären, alles super. Mhm. Alles cool. Ja, aber durch alles, was danach gekommen ist, plus dem schlechten Booking, war das Ding durch. Insofern bin ich da klar bei Pin. Aber das hat nichts mit Rollins Abgang zu tun, sondern mit der Verwässerung nach Rollins Abgang. Genau. Das war der kausale Grund. Für mich ist es ein Jobber-Stable geworden. Ja. Sie verlieren jedes Match und ein einziger Mann sorgt dafür, dass sie jedes Match verlieren. Das ist ja peinlich. Also ja. Grauenhaftes Booking. Und mit Evolution bitte. Also die Evolution, das ist ja, mein gut, Triple H war drin. Das war klar, dass die gut dargestellt werden. Aber und Ric Flair kriegst du eh nicht kaputt. Also. Genau. Sami Zayn gewinnt zwar das Quali-Match für die Chamber, wird dann aber vor dem eigentlichen Match ausgeschaltet. Wie damals Kofi Kingston 2009, der durch Edge ersetzt wurde. Aber von wem? Kickout sehe ich nicht. Ja, sehe ich jetzt auch nicht, ja. Was haben wir hier? LPL. Sol Ruker sollte einen Championship-Titel gewinnen. Sollte in diesem Jahr im Main-Roster einen Championship-Titel gewinnen. Ja, ich weiß nicht, ob das groß was ändert, ja, die eine wie die andere Richtung. Also, warum nicht? Ja, warum aber nicht? Das wird jetzt nicht der Game-Changer werden. Eben, wenn sie die US-Championship von Julia gewinnt und das Booking bleibt so wie bei Julia, bringt das alles gar nichts. Auch wenn es ein Heavyweight-Gürtel wäre, wäre genau das Gleiche. Also, ich meine, guck dir, wir wussten heute nicht mal, wer bei SmackDown den Women's-Titel hat. Ja, also, das macht nichts. Also, und wir wussten, dass wir Beckys Promo toll fanden. Also, und die hat nur den IC-Gürtel. Also, ich glaube, der Gürtel ist nicht der Faktor derzeit. Zumindest nicht bei den Damen. Nee, die Gürtel, da bleibe ich dabei, ich fühle die Gürtel nicht. Es sind mir zu viele. Es ist wirklich gefühlt, könnte jeder dort Champion sein im Moment im Midcard-Bereich. Wenn morgen Ivy Nile Becky besiegt und Intercontinental Women's Champion wäre, würde ich sagen, ja, weißt du was, warum nicht? Also, ja. Oh ja, das ist ja ganz eindeutig. Solo Sikoa wäre ein Top-Singles-Competitor. Das Symphon ist, glaube ich, Pain. Total eigentlich, ja. Alexa Bliss sollte das Firefly Funhouse zurückbringen. Nee, Kickout. Ja, wir haben schon mit den Wyatts genug Zauber. Ah, nee. Genau. Wir haben Kohlensäure Wellsprings. Der hat, glaube ich, so ganz schnelle. Die können wir schnell abhandeln. CM Punk ist besser als Face. Kickout. Kickout. Rollins ist besser als Heel. Ja, Pin. Also, aber ja, ich, eigentlich ja. Finde ich ihn gleich. Ja, nee. Charlotte ist besser als Heel. Pin. Ja, Pin. LA Knight wäre ein Top-Tweener. Ja, Pin. Soll er, glaube ich, sogar ein bisschen, na, soll wohl eher Face sein, ja, ne? Ja. Ja, also LA Knight ist LA Knight. Also, ja, guter Schaut, aber ja. Ja, der macht sein Ding. Und AJ Styles sollte dieses Jahr in die WWE Hall of Fame. Who cares? Who cares? Ja, ich meine, Stephanie wird es headlinen, da wird er untergehen, aber diese Hall of Fame, die ist also, ja, ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir damals 2019 in New York sogar dafür auch Karten gehabt hätten oder ob wir sie uns noch hätten kaufen müssen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wir haben nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, dahin zu gehen. Nee. Also wirklich, also Gott bewahre. Nee. Es gibt hin und wieder Ausreißer. Ich fand die Undertaker Induction, habe ich mir gerne angeschaut. Einfach, weil er halt zum ersten Mal ohne Gimmick gesprochen hat. Und das habe ich mir gerne angehört. Aber der Rest ist schon sehr, sehr schwierig dort. Das ist eine gefakte, geheuchelte Schrottkiste. Also das, nee, also hör mir auf. Nee. Abschließend wird DJ S-Blade gegrüßt. Und damit, glaube ich, habe ich alle erwähnt. Und niemanden irgendwie vergessen, verloren. Wenn ja, bitte irgendwie aufmerksam machen. Aber es ist die Schuld von YouTube, da bleibe ich dabei. Ja, kann gar nicht anders sein. Das denke ich nämlich auch. Und zum Rauschmiss machen wir mal kurz lustige Sterneraten von Dave Meltzer beim Royal Rumble. Warum eigentlich nicht? Haben wir noch gar nicht gemacht, glaube ich. Sehr gerne. Liv Morgan gewinnt den Royal Rumble der Mädels. Was tippst du, hat Meltzer für Sterne gegeben? Ich kann es leider nicht mittippen, weil ich schon gelesen habe. 3. 3,5. Ah, oh, okay. Also ist auch nicht so weit weg. Also hätte ich jetzt auch gedacht. Also, da ist er immer irgendwie bei 3,5, ist Meltzer immer dabei, habe ich das Gefühl. 3,5 roundabout. Gunther gegen Styles. 4. 4,25. Ich dachte, er wird noch höher gehen tatsächlich. 4,25, okay. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, er wird 4,5 plus geben, aber 4,25. Drew gegen Sammy. 3. 3,25. Also du bist immer dicht dran tatsächlich. Okay. Sehr gut. Du kannst ihn auch schon ganz gut einschätzen. Reigns gewinnt das Männer Rumble Match. 3,5. 3,75. Also du hast ihn schon ganz gut drauf. Also muss man sagen. Also auch ganz guter Schnitt. Ich glaube 3,75 im Schnitt hat er der Show gegeben. Ist jetzt nicht so schlecht. Ja, aber wie gesagt, wir haben darüber gesprochen. Und die Sterne, die sind jetzt auch, die gehen schon klar, finde ich. Das kann man machen. Wir waren bei den Rumbles ein bisschen kritischer. Aber einfach nur, um die User zu ärgern, die sich darüber aufregen, dass wir Meltzer-Sterne immer uns angucken. Es macht uns sehr viel Freude. Also nicht euch zu ärgern, aber die Meltzer-Sterne. Ja, die Sterne machen Spaß. Ja, das ist lustig. So ein bisschen. Ich konnte leider nicht mittippen, weil ich so blöd war und die Sterne mir schon eben angeschaut habe. Aber damit haben wir es für heute geschafft. Waren ja auch wieder fast nur 2 Stunden und ich will eigentlich Olympia gucken. Ist ja alles ganz fürchterlich. Muss ich schnell wieder runter. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich muss jetzt in meinem Palast 3 Etagen runter in den Fernsehraum, um mich da dann wieder in mein Kino zu setzen. In meinem 50-Sitzplatz-Kino für eine einzige Person. Und dann werde ich mal gucken, was uns da so geboten wird. Chris, Schlussworte von heute, für heute von dir. Ja, vielen, vielen Dank. Haben wir doch viel irgendwie aus der Folge rausgeholt, obwohl ja, nicht viel irgendwie passiert ist tatsächlich. Nächste Woche ist das schon die Preview? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Müssen wir schauen. Ich glaube nicht. Ja. Müssen wir da irgendwie uns durchquälen, aber ja, es ist nicht alles so bad tatsächlich. Ich glaube, die Folge wird negativer rauskommen, als ich sie so im Gefühl habe. Aber so ist es, so haben wir es empfunden und das ist die nackte Wahrheit. Deswegen hoffe ich, dass das passt und ja, genießt das etwas besser werdende Wetter. Es ist ein bisschen wärmer geworden und bleibt aber weiterhin gesund und dann hören wir uns wieder in alter Frische wieder. Ja, Chamber kommt am 28. habe ich gerade gesehen. Das heißt, wir haben noch zweieinhalb Wochen, also eine Woche, zweieinhalb Wochen knapp. Also müssen wir nächste Woche nochmal Tagesgeschäft machen. Vielleicht fällt uns ja wieder irgendetwas ein, so wie diese Woche, was wir im Vorfeld ausführlich bequatschen können. Wir freuen uns dann über eure Rückmeldung. Gerne auch, wenn sie negativ ist, ist völlig okay. Aber Hate-Watch, finde ich, kann man uns beim besten Willen nicht unterstellen. Man kann gerne sagen, dass wir zu kritisch sind manchmal. Das nehmen wir gerne so hin. Wir sehen das natürlich naturgemäß ein bisschen anders. Aber ob man zu kritisch, genau richtig kritisch oder zu positiv ist, wir haben alles schon gehört und das ist auch in Ordnung. Aber dass wir hier irgendwie Hate-Watching betreiben würden, das weiß ich tatsächlich jetzt abschließend doch mal entschieden von mir. Alles andere nehmen wir gerne mit. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Wir freuen uns auf nächste Woche und in diesem Sinn reinhauen. Tschüss. Ciao.